Sonntagabend, 18 Uhr. Die Weltraumaffen sind da. Guten Abend. Hallo? Ist noch jemand da? Ja, ich bin da. Der OPEX ist da und der Price ist da und der Mars ist da und der Chris sind da. Wir sind alle da. Ja, und der Mammon kommt noch. Genau, und der Mammon kommt, ja. Der Abel kommt leider nicht. Familienbande. Ist wieder mal eine Woche durch. Und wir haben wieder jede Menge Schwachsinn gesammelt. War ja wieder einiges los die Woche. Oh ja. Und wir fangen an mit Kulturmarxismus. Das ist doch mal ein Wort. Genau. Das haben wir sonst noch nie benutzt, dieses Wort, aber heute reden wir da mal drüber. Das hier ist ein Interview aus der Wirtschaftswoche mit diesem Herrn, der hier abgebildet ist. Ich weiß gar nicht mehr, wie heißt er. Anthony Müller. Malte Fischer. Nee, Malte Fischer ist der das Interview geführt hat. Ach so, der, der interviewt wird, ist dieser Anthony Müller hier. Und ja, der redet über einen Kulturmarxismus. Quasi mit dem ganzen Kram, was vor allen Dingen der Ebel hier auch immer so erzählt. Und Gramsci und kultureller Hegemonie. Und dass das ja quasi in sich auch durchgeschlagen hat an in Journalismus und so, dass man da auch nur noch alles sich von einer Seite anguckt und so. Ja, ist auf jeden Fall eine Leseempfehlung. Schön auch, dass er das gleich auch noch auf die diese Democrats bezieht, auf Sanders und auf Ocasio-Cortez und so. Finde ich gut, dass er da Klartext spricht. Aber allein durch die Verwendung des Wortes Kulturmarxismus ist er ja eigentlich schon verbrannt, der Mann, für die deutschen Medien. Das mal in einem Medium wie der Wirtschaftswoche, was ja jetzt auch kein rechter Block oder Randmedium ist, ist jetzt zwar auch nicht die Süddeutsche oder so, aber finde ich schon ganz gut auf jeden Fall. Chris, der Chat sagt mehrmals hintereinander, du bist zu leise. Okay. Ja, das wird sich noch geben. Oder ich spreche ein bisschen lauter. Luisa, die alte Langstreckenfliegerin. Genau. Das ist hier der Marc-Felix Serau. Der ist der Büroleiter von der Neuen Züricher Zeitung in Berlin. Und der hat hier wohl die Frau Neubauer als wohlstandsverwahrloste Neomarxistin bezeichnet in irgendeinem Artikel. Und das hat sie sich hier direkt in ihre Twitter-Bio geschrieben. Ich habe es auch geprüft, das ist ja hier nur ein Screenshot. Screenshots kommen ja auch irgendwie faken oder so. Aber da stand da tatsächlich bei der Dame in der Twitter-Bio geschrieben. Naja, wohlstandsverwahrlost ist wohl jemand, der in Blankenese irgendwie zur Schule geht und in einer der Elbvorstädte groß geworden ist. Könnte man schon von Wohlstandsverwahrlosen sprechen. Und hier auch Klima, allerdings andersrum. Sollte eine alternative Klimakonferenz in München geben. Dazu kann man natürlich stehen, wie man will. Menschengemachter Anteil am Klimawandel, ja oder nein oder wie auch immer. Aber leider, oder wie auch immer, für jemanden, der die Meinungsfreiheit schätzt, findet diese Geschichte nicht statt, weil irgendwann eines Abends irgendwie so 20 Leute aufgetaucht sind in dem Hotel, haben da Flugblätter verteilt und haben dann Parolen gesungen. Und dann hat die Hotelgruppe wegen diesem Flashmob gesagt, nö, das wäre jetzt so nicht mehr machbar und vor allem hätte man Angst um die Sicherheit, was soll passieren, wenn da Demonstranten während der Tagung auftauchen. Und natürlich wird nicht daran gespart, das auch noch der AfD in die Schuhe zu schieben, dass die auch mit dieser Konferenz halt unter einer Decke steckt. Und es werden auch auf dem Blog dieser Gruppe werden regelmäßig wissenschaftlich nicht haltbare Aussagen über die Ursachen der globalen Erwärmung veröffentlicht. Was ich auch wieder komisch finde, weil es gibt so viele widerstreitende Aussagen von Wissenschaftlern, dass man eigentlich nicht von einer Wahrheit oder so sprechen kann, finde ich. Was? 3 Jahre nach ihrem Mann, Büchner, Witwe, zieht ins Dschungelcamp ein. Vor allem der Punkt ist halt so, die Wahrheit braucht keine Regularien, um sie halt irgendwie zu verteidigen. So, wenn es halt stimmt, dann stimmt's, das sehen wir dann. Wenn es nicht stimmt, dann stimmt es halt nicht und dann ändern wir unsere Weltanschauung so. Aber es gibt schon genug Daten, die halt irgendwie eine bestimmte Information, so ein Bild halt formen lassen. Dann gibt es Gegeninformationen dazu und ja, jetzt finde dich mal zurecht. Ist eine schwere Sache. Ist nicht einfach. Aber Leute auszuladen und vom Diskurs auszuschließen, ist jetzt keine Lösung, Alter. Nee, das nicht. Ja, dieses hier war eigentlich vom Mammon, aber der ist noch nicht da. Aber ich denke mal, die Überschrift spricht wahrscheinlich für sich. Die Krise der deutschen Windenergiebranche verschärft sich. Beim größten deutschen Hersteller Enercon sollen harte Einschnitte nach Informationen der Süddeutschen Zeitung 3000 Arbeitsplätze kosten. Also. Ja. Passend zum Artikel eingelaufen. Jetzt haben wir ihn aber schon kurz zusammengefasst. Also, Hauptseite schon online, okay. Hallo. Ja, genau. mich erinnert es frappant an die Solarenergiebranche so ein bisschen. Ne? Da wurde ja auch mit sehr viel Geld vom Staat gefördert. Und irgendwann ist dann die Luft rausgegangen, als der Staat gesagt hat, so jetzt wollen wir halt nicht mehr jedes Jahr so viel da reinbuttern. Und hier heißt es ja auch unten, Enercon-Chef Kettwig, die Politik hat uns den Stecker gezogen. Ja, ich glaube aber, dass es da in dem Bereich noch große Unterschiede gibt. Also zum einen, wenn du jetzt aufs Dach irgendwie ein paar Solaranlagen packst, dann musst du dich da ja nicht groß abstimmen. Also ich weiß gar nicht, ob man dafür überhaupt irgendwie eine Baugenehmigung braucht oder so, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Also wenn da jemand bessere Informationen hat, mag er sich gerne melden. Aber jetzt so ein Windrad kannst du ja nicht einfach so in jede Walachei irgendwie reinstellen. Ne? Das gibt es ja alle möglichen Probleme mit Flugschneisen und was weiß ich nicht, was für ein Zeug. Und dann, das ist ja auch das, was jetzt viele Leute irgendwie sagen, dass wir da bald massive Probleme bekommen mit dem ganzen Rückbau von den Anlagen, wenn die halt dann mal ihre Lebensdauer irgendwie überschritten haben, was jetzt bei den ältesten Anlagen dann auch irgendwann in den nächsten Jahren soweit sein wird. Und dass man dann davon ausgeht, dass halt alle möglichen Leute, die da mal Geld rein investiert haben, dann keine Lust drauf haben werden, diesen ganzen Rückbau noch zu bezahlen, der dann den ganzen Gewinn, den man damit erzielen konnte, dann natürlich nochmal erheblich schmälern wird. Also. Ja, das ist auch nicht der Weisheit letzter Schluss dann offensichtlich. Ohne Grund wird die Politik ja das auch nicht gekürzt haben. Ne? Also ich denke mal nicht, dass das so ein Problem ist, die Solaranlage vom Dach wieder runterzureißen, mit Sicherheit nicht. Ne? Also. Die Rückbaukosten sind da sehr viel geringer. Und bei einer Solarzelle auf dem Dach, da muss man ja nicht irgendwelche Erdkabel verlegen oder sowas. Das muss man bei Windkraftwerken auch. Ja, Fundament, genau. Fundamente. Und das ist diese Kabel sind halt oft nicht in den Rückbaukostenkalkulationen mit eingebaut, weil die regional unterschiedlich gar nicht zurückgebaut werden müssen. Und das kennen wir ja auch überhaupt nicht aus der Atomkraftdiskussion, dass am Ende den Leuten auffällt, oh, wir hätten ja irgendwie ausreichende Rücklagen für den Rückbau schaffen müssen. Oh, das schmälert unsere Gewinne, wir wollen Geld. Also ich glaube, das ist tatsächlich eher in vielen Branchen so. Es gibt auch viele Industriebrachen, also speziell jetzt hier im Ruhrpott, da sind viele Firmen abgehauen einfach so, beziehungsweise eine Pleite gemacht halt, ne? Weg. Kannst du keine belangen. Ja gut, aber die ganzen Atomkraftwerksbetreiber, die haben ja nicht pleite gemacht, die gibt es ja alle. Das ist richtig, das ist klar. Ja, da kommt, glaube ich, auch vielleicht noch ein Artikel. Also, ja, da wehrt es sich das DIW so gegen die Atomkraftwerke. Mal schauen, es wird sicher auch nochmal eine Diskussion geben. Die Grünen hatten jetzt Parteitag in Bielefeld und schreiben hier, lasst uns schon jetzt aus der Opposition heraus dieses System verändern. Drehen wir dieses System, das unsere Lebensgrundlagen zerstört. Drehen wir es in ein sozial-ökologisches System. Nehmen wir das System und schieben es woanders hin. Hat die Frau Baerbock wohl gesagt. auf dem Bundesparteitag. Ja. Das System, das uns die Lebensgrundlagen zerstört. Das ist wirklich... Das die die merken Partei, überhaupt... Die in mehreren Bundesländern an der Regierungsverantwortung ist und auch schon mal im Bund an der Regierung beteiligt war. Ja, und reagieren immer ganz empfindlich darauf, wenn irgendwie mal einer sagt, das ist alles schwierig mit dem, mit dieser Klimasekte so ungefähr. Der Ali Utlu hatte doch auch noch was dazu rausgehauen. Was war denn dieses BDK 19? Ja, das steht für Bundesdelegiertenkonferenz. Das ist der Name von dem Bundesparteitag von den Grünen. So nennen die das immer. Okay. Und ja, das WLAN-Kennwort sehen wir hier und das war Globuli Ausrufungszeichen, glaube ich, ne? Ja, leerte Ausrufungszeichen. Ja. Ja, die Grünen, das hatten wir ja auch schon mal mit dieser Frau Ulle Schaubs, das ist ja auch die frauenpolitische Sprecherin, die häufiger schon bei uns gesprochen hat vom Band. Die hatte sich auch mal stark gemacht für die Homöopathie. Das ist ja das mit den Globuli. Wir nennen sie freundlich Ulle Mulle. Ja. Schuffs. Schuffs. Ja, und das hier habe ich einfach mal eingereicht. Bitte mal ganz hoch zu den Thumbnails noch scrollen, einfach damit, und dann einmal die Seite ganz durch, damit man mal sieht. Wir haben hier mehrere Bilder auf der Frontseite der Tagesschau, also oben diese Thumbnails von den Sendungen, grün, grün, grün, Sonnenblume, grün, Baerbock, Habeck, Baerbock. Dann kommt ein großes Bild mit dem Parteitag, mit Habeck auf dem Monitor. Und unten kommen dann nochmal ein Bild von Habeck und Baerbock und ein Bild von Baerbock. Also, wie will man mir erzählen, dass wir eine unabhängige Presse und unabhängige Medien haben, wenn... Eine Kleinpartei wie die Grünen, okay, die haben jetzt ein paar Prozente mehr in den Umfragen, aber die ganze Frontseite der Tagesschau mehr oder weniger, bevor ich scrollen muss, um dann zu den Parlamentswahlen in Weißrussland zu kommen, mir mit diesen Leuten zuzupflastern und Baerbock fängt gerade erst an, der neue Ansatz der Grünen, also alles so Jubelartikel zum Kotzen. Mhm. Ja, vor allen Dingen, ich meine, ihre Reden und Auftritte zeigen, wie weit sich die Partei gerade neu erfindet. In welcher Hinsicht? Ja, also, und vor allem, das ist Werbungssprech. Aber echt, Schwaffel. Ihre neuen Autos und Technologien zeigen, wie Mercedes sich gerade neu erfindet. Ja, das könnte genauso gut in der Promobroschüre stehen. Aber Nachrichten, ich weiß nicht, und dann halt irgendwie drei Artikel und sechs Thumbnails. Ja, und wo ist denn auch was Neues jetzt außer dem Habeck? Sehe ich gar nicht so wirklich. Nee, der Habeck ist auch nicht neu. Ja gut, für mich ist das ja relativ neu. Immerhin ist ja ein Jahr oder zwei, wird dann so ein bisschen im Blickfeld. Ja, aber sonst hat sich ja noch nicht viel geändert, oder? Naja, diese Doppelspitze, die haben sie jetzt schon eine Weile. Das war doch... Genau, und die haben so wiedergewählt und so. Ja. Das ist nichts Neues. Programmatisch und so sind sie sicher ähnlich im Leben. Das ganze Zeug, was die reden, ist auch die ganze Zeit dasselbe. Ja, eigentlich schon. Das ist auch nicht... Ja, aber die Tagesschau findet es offensichtlich interessant genug, um die ganze Seite damit zuzupflastern. Ja, ich hatte auch so ein bisschen den Eindruck, dass die bei Phoenix irgendwie die besseren Bilder ausgesucht haben für die oder so, aber ja, wenn ich das verglichen habe mit anderen Bundesparteitagsbildern, dann war das eigentlich eher nicht der Fall. Also. Und ich guck mal, ja, aber okay. Wenn man schaut, wie über die AfD zum Beispiel berichtet wird, wenn die Bundesparteitag haben, da wird eigentlich von den Gegendemonstrationen berichtet. Also, naja. Tja, es kommt wohl noch eine weitere neue Initiative auf uns zu. Sensibilisierung gegen digitale Gewalt an Frauen. Von Bündnis 90 Die Grünen, die haben nämlich einen Antrag gestellt und ganz viele Leute haben das schon unterschrieben. Das ist richtig toll von denen. Im Endeffekt wollen sie, dass man sensibilisiert gegen digitale Gewalt auf Frauen, dass man Statistiken erhebt auf geschlechtsspezifische Unterdrückung und Gewalt im Internet. Und das ist alles sehr schlimm und böse und gehört nicht nur angesprochen, nicht nur kritisiert, nicht nur distanziert von, sondern auch verfolgt und zensiert und weg damit. Ja, das ja, ist das der Text so Thema zusammengefasst. Neu erfunden. Ja, also hier ist überhaupt nichts neu. Das ist der Standardkrempel, den die seit Jahren uns auftischen. Und Aktivisten sagen da irgendwie was. Aktuell haben sie aber ganz gute Karten dafür, habe ich den Eindruck. Ne? Ja, der Push ist auf jeden Fall da gerade. Da kommen wir auch gleich noch zum Bundestag. Und, habt ihr oben drüber den Namen der Antragstellerin gesehen? Ja, habe ich gesehen. Ja, das ist die Laura Sophie Dornheim, ehemals Piratenpartei. Und dann hatte sie sich ja mit dem Herrn Pallenberg angelegt, als damals irgendwie, weiß ich nicht, was war die da, Pressesprecherin oder so, von dieser EO GmbH mit dem Adblock Plus. Das ja, da ging es schon um den gekauften Republika-Vortrag und solche Sachen. Genau. Guck mal da, erster Satz vom zweiten Abschnitt. Frauen sind besonders Zielscheibe von Hassrede und digitaler Gewalt. Sie werden damit an gesellschaftlicher Teilnahme gehindert, äußern ihre Meinung weniger. Und in diesem Antrag selbst heißt es, wir wollen Statistiken aufstellen und erheben und so, ja, die eben geschlechterspezifische Gewalt eben im Internet. Eigentlich wissen sie es noch gar nicht, aufwerfen. Ne? Ja. Das heißt, aber aus welchen Daten haben sie diese Aussage? Aus dem Arsch gezogen. Ich verstehe das nicht. Da ist keine Quelle dazu angegeben. Ich habe da wirklich mich damit beschäftigt. Da sind keine Quellen zu diesen Behauptungen angegeben. Ja, das ist gefühlte Wahrheit, ne? Ja, aber wir wissen doch aus allem Datenmaterial, das wir in den letzten, was weiß ich, wie viele Jahren gesichtet haben, dass Frauen eben nicht besonders Zielscheibe von Hassrede und Gewalt sind, sondern dass Männer öfter Opfer von Hassrede und Gewalt werden. Ja. Der Hass. Wenn ich das auch schon so hier, wenn es hier wieder in dem Antrag geht, es nur um Frauen, das wird dann werden wie bei PMK rechts und PMK links. Ja. Alle Hass auf Frauen, jede Kritik an Anita Sarkeesian und so ist PMK Frau. Und PMK Mann wird halt nicht gemeldet. Und dann kann man am Ende sagen, guck mal, 98%. Und was ich halt noch anmerken will, ist der Begriff von digitaler Gewalt, der ist auch echt breit gefasst. Das ist auch, selbst wenn ihr dann eine Statistik erstellt, wird die von der Operationalisierung her, von der Methodologie her, nicht gut genug sein. Die wollen Strukturen schaffen, um Strafverfolgung durchzusetzen, toll, aber wenn bei dir halt eben in digitaler Gewalt gegen das, was du was machen willst, drinsteckt, Hasssprech, ja, Doxing, irgendwie Cyberstalking und verbreitet. Im Prinzip lassen sie sich doch von irgendwelchen Trollen hochjagen, oder nicht? Viele Sachen drin, die teilweise verständlich sind, so Sachen wie Doxing, aber da haben wir doch auch irgendwie so verschiedene andere Kanäle, da braucht man Leute nicht groß dafür zu sensibilisieren, man weiß, dass man verantwortlich ist für den Scheiß, den man da schreibt und für das, was man macht, so, und wenn jemand halt gedoxt wird, ist es halt nicht nice, aber wir haben da schon Ahnung und Gesetze zu. Was meinen die mit Strukturen schaffen hier? Ja, wir fordern die Einrichtung von Schwerpunktstaatsanwaltschaften zu digitaler Gewalt und Hate Speech. Geld und Macht. So. Ja. Wir fordern, dass da Leute sitzen, die nur nicken, wenn wir ankommen und fragen, wann sollen wir ihn einsperren und was soll er zu essen kriegen? Was die Welt ausführen, oder? Die sie selber nicht ausführen können, ne? Ich denke, sie könnten sich auch so eine Art Ministerium für Netzsicherheit vorstellen. Hm. Vielleicht in der Normannenstraße in Berlin. Genau. Weißt du, was ich hier begrüßen würde? Ein paar Aktivisten als inoffizielle Mitarbeiter dann. Was ich hier begrüßen würde, wäre sowas wie, wir fordern das Ausbauen von Strukturen bei Falschmeldungen, damit Leute halt eben wieder in die Gesellschaft eingegliedert werden auf Kosten von irgendwie irgendwas, keine Ahnung, irgendwie sowas. Ja. Da wird überhaupt nicht bedacht oder angesprochen, dass halt eben Falschmeldungen möglich sind durch so ein System. Ja, aber du weißt doch, du hast das doch in der Vergewaltigungsdebatte oft genug gehört, lieber 100 Männer einsperren, obwohl sie unschuldig sind, als einer Frau nicht glauben. Okay. Ja, und dadurch hat man dann das Problem, was man im Endeffekt meint, zu bekämpfen. Ja, toll. Also. Weißt du, nee, das Problem haben ja dann die anderen. Man selber hat ja, was man will. Änderungseinträge, keine. Wir sind zufrieden mit dem, was wir hier haben. Das ist super. Weißt du, Frauenanteil 75%, das sind mir zu viele Frauen. So, ist das schon Hassrede? Ja, ich will noch mal was gehighlightet, was vielleicht auch nicht ganz irrelevant ist. Berlin. Wir fahren nach Berlin. Ja, und was ich hier auch sehe, guck mal, wer hier sich bei den Grünen eingefunden hat. Nein. Wer ist denn das? Wer hätte das gedacht, ne? Oh. Jo, super. Wer ist Marina Weißband? Sag mal, ehemalige Piratin. Die ehemalige politische Geschäftsführerin der Piratenpartei, die ziemlich schnell, ziemlich bekannt und Darling der Medien geworden ist. Luisa Neubauer 1.0 sozusagen. Ist bestimmt, weil sie sich das sehr stark und hart verdient hat und nicht irgendwie populistische Sachen gesagt hat und dann auf ihr Geschlecht bezogen hat, dass sie kritisiert wurde. Okay. Ist schon so ein bisschen auf dem, ich bin fotogen und man kann mich in Talkshows rumreichen, Ticket gefahren. Ah, okay, verstehe. Ja. Frau Kühner ist ganz oben, ne? Oben ja, stand so immer was von rechtlichen Hürden überwinden, Verurteilungshürden überwinden oder so. Auch eine schöne Formulierung, ne? Ja. Ja, da ist sie auch bestimmt mit gemeint und ihre Auskunft. Ja, übrigens haben auch ganz viele Leute, das sind nur Antragsteller aus der Partei selbst, aber zusätzlich haben halt ganz viele schon Leute und Initiativen da auch unterschrieben, zum Teil auch die Leute von Hashtag Aufschrei, so Gümüşay und ganz viele andere halt, die schon länger dabei sind. Das heißt, es sind im Endeffekt dieselben Leute, die halt einfach von Aufschrei zu Aufschrei, Initiative zu Initiative laufen und im Endeffekt immer sagen können, hier, ich bin einerseits Profi und andererseits ist das ein großes Problem und nichts ändert sich, aber ich bin ja jetzt hier. Das ist inflationär, Mann. Das sieht nach größer aus, als es ist. Das ist einfach schon wieder ein doofer Spruch da an der Wand. Mehr wagen, um nicht alles zu riskieren. Wie geht das? Das Gesicht im Bundesvorstand geben von Bündnis 90 Die Grünen, Ricarda Lang. Herzlich willkommen bei Phoenix. Sie bewerben sich, stellen sich zur Wahl heute Nachmittag als stellvertretende Parteivorsitzende. Bis vor 2 Wochen, muss man sagen, waren Sie noch Sprecherin der Grünen Jugend. Daher kennt Sie vielleicht auch der ein oder andere noch. Aber wie gesagt, da gab es eine Neuwahl. Frau Lang, wir wollen an die Rede von Robert Habeck gestern noch mal anknüpfen. Dieser Anspruch, dieser sehr offensiv formulierte, wir wollen regieren. Wie weit können Sie da eigentlich mitgehen? Na, ich finde das einen sinnvollen Anspruch, weil heutzutage sich Regierungsanspruch und radikale Politik überhaupt nicht widersprechen. Wir erleben das gerade. Yeah. Aber die habe ich schon in einem anderen Interview mal gesehen, die hat ganz schön blöde Sprüche drauf. Ja. Weißt du, so dress for the society you want, not the society you have, einfach. So, meine Güte, ey, nur weil es jetzt irgendwie salonfähig wird, heißt das nicht, dass man da mitmachen soll, bitte. Ja, vor allem eine Regierung, die radikal ist, ist was ganz anderes als radikale Strömungen in Parteien oder so, sondern eine Regierung, die radikal ist, macht Politik gegen einzelne Bevölkerungsgruppen, weil sie muss ja gegen irgendwen auch radikal sein und wir können uns schon ausdenken, wo das hingehen wird. Auf jeden Fall nicht die Moderaten, genau, ja. In der anderen Rede, die ein bisschen länger gedauert hat, also in ihrer Rede dann quasi für diesen Posten, von dem sie gerade redet, da hat sie auch gesagt, sie will den Feminismus überall haben. Sie will ihn überall haben, in allen Bereichen. Also quasi, wollt ihr den totalen Feminismus? War quasi die Frage sozusagen. Und was sie auch gemeint hatte, war, dass die Rechten und so weiter, dass sie passe nicht in das Weltbild von den Rechten und so. Und was sie nicht gesagt hat, ist in das Weltbild von den Liberalen, aber ich glaube, da passt sie nämlich auch nicht rein. Also zumindest nicht aus meiner Sicht. Ja, ihr Weltbild ist auch ein bisschen stark, glaube ich, ne? Ja, definitiv. Gerade mit dieser vollkommen immobilisierten großen Koalition eigentlich die Lücke zwischen dem, was gesellschaftlich möglich ist, wenn wir uns anschauen, Millionen auf den Straßen bei Fridays for Future und dem, was politische Realitäten der Regierung ist, immer weiter auseinander geht. Ich glaube, in dieser Situation trifft die Grünen eine unfassbar wichtige Rolle. Es liegt eigentlich an uns, das Vertrauen dieser Generation in die Gestaltungsfähigkeit der Politik zu erhalten. Und dazu gehört für mich sowohl Moment mal, ein paar tausend Schüler sind keine demokratische Mehrheit. Da hat keine Wahl stattgefunden, gar nichts. Und es geht auch gar nicht darum, die Stimme von irgendeiner Generation zu sein als eine Partei, sondern Politik für alle Bürger zu machen, sonst geht es nämlich in die Hose. Ja, FFF ist auch schon fast wieder weg, was hat man in letzter Zeit nichts von gehört, ne? Hat Daniel hier geschrieben, auch in den Kommentaren. Ja, ich glaube. Haben die ihre Steuer durchbekommen und dann hingeworfen oder die so. Die nächste, ne? Großdemo ist, glaube ich, Ende des Monats oder so. Mal gucken, also, okay, wie die Leute dann dahin gehen. Ich will nur anmerken, hier, ich habe bei mir in Heidelberg an der Uni Ende November eine ganze Woche hier eine Klimawoche. Da werden Veranstaltungen gemacht eben zum Klimawandel und dafür fällt die Uni aus. Und ich mir so, ja, aber nee, bitte, ich will nicht, dass Uni ausfällt. Okay. Ich will trotzdem zur Uni gehen, weil ich zahle dafür. So, ich finde halt nicht cool, dass, ich meine, ich finde es gut, dass informiert wird über Klimawandel, aber doch nicht auf Kosten von Uni. So, dieser Generation in die Gestaltungsfähigkeit der Politik zu erhalten. Und dazu gehört für mich sowohl Regierungsanspruch als auch radikale Politik. Ich spreche auch deswegen Sie darauf an, weil Sie in der Vergangenheit durchaus mal formuliert haben bei der Programmatik, wenn man sich jetzt neu positioniert, beispielsweise auch im Feld Wirtschaftspolitik, man soll aufpassen, dass man nicht schon vorab zu viele Kompromisse vielleicht mitdenkt. Also sehen Sie diese Gefahr? Eigentlich nicht. Geil, oder? Man muss aufpassen, dass man nicht zu viele Kompromisse mitdenkt. In einem demokratischen System ist das ja auch so was wie die Erbsünde, einen Kompromiss zu machen. Oh Mann, ey. Ja, aber dann kann man gar nicht extremistisch sein. Was soll denn das? Gar nicht radikal sein. Was soll denn das? Das ist schon komisch, ja. Wenn ich mir unsere Anträge hier anschaue, was wir gestern im Bereich Wohnen beschlossen haben, wo wir tatsächlich gesagt haben, wir deklarieren das Recht auf Wohnen durch. Wenn wir uns anschauen, dass wir mit dem Klimaantrag und dem Wirtschaftsantrag... Das Recht auf Wohnen! Ja, Recht auf, das machen sie immer, ne? Recht auf dies, Recht auf jenes, ey. Du weißt schon, Mädchen, dass man dafür auch Gebäude braucht und Leitungen und Briefkästen und den ganzen Scheiß, ne? Und den muss irgendwer bezahlen und dann auch erhalten, aber... Ich glaube, die denkt nicht von 12 bis mittags, die Frau. Die denkt von F bis Feminismus. Ja, das haben wir jetzt nicht dabei, aber vielleicht auch in Anspielung auf unseren Titel. Es ging ja auch so ein Tweet rum, ich glaube, es war auch schon vor 2 Wochen, dass jetzt schon so eine Wohnungsgenossenschaft in Berlin auch gesagt hat, sie wollen nicht mehr bauen, weil sie halt damit rechnen können, dass dieser Mietertrag, den sie da rauskriegen, dann halt die Kosten nicht deckt. Und spätestens da sollte einem ja aufhören. Ich meine, die Genossenschaft, die macht das ja nicht, um sich die Taschen voll zu stecken. Also. Ja, es gab ja auch diese Woche Nachrichten, nachdem jetzt langsam ernsthafte Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit dieser Mietpreisbremse aufkommen. Warten wir es ab. Ja, klar. Dafür schaffen, wie eine klimagerechte Gesellschaft aussehen kann. Ich habe einzelne Punkte beim CO2-Preis. Ich habe Fragen bei der Marktwirtschaft, wo ich finde, wir können noch klarer und wir können noch deutlicher werden. Aber an sich finde ich, dass die Grünen gerade zeigen, dass ein Regierungsanspruch eben nicht bedeutet, dass man sich davor abschleift, sondern das bedeutet, Mehrheiten zu gewinnen für die Politik, die notwendig ist. Genau, der CO2-Preis ist das Stichwort. Die grüne Jugend hat einen Änderungsantrag eingebracht. Der ist auch datiert zu der Zeit, als Sie ja noch Bundessprecherin waren. Die fordern einen wesentlich radikaleren Kurs beim CO2-Preis. Da geht es um einen Einstiegspreis von 60 bis 80 Euro, der steigen soll auf 180 Euro. Wenn das hier am Freitag, wird es erst auf der Tagesordnung stehen, sorgen Sie sich dann nicht, dass diese Diskussion, auch diesen moderaten Kurs, den der Bundesvorstand ja eigentlich fährt, etwas verwischt? Ich glaube, das ist eine total wichtige Diskussion, weil wir da daran ja sehen, was notwendig ist. Der Einstiegspreis von 60 Euro ist für mich gar nicht das Wichtige, sondern ich glaube, die Frage ist die Anstiegsgeschwindigkeit. Wenn wir wollen, dass der CO2-Preis tatsächlich Lenkungswirkung hat, muss er möglichst schnell ansteigen auf bis 2030, mindestens auf 180, damit wir das Pariser Klimaabkommen einhalten. Ich glaube, wenn ich schon Lenkungswirkung höre, dann denke ich immer an irgendwie ein Tier, dem eine Wurst vor in der Nase gehalten wird und es dann hinterher läuft. Mann. Auf 180. Finde ich auch nett. Ja, ich meine, also ich habe es jetzt nicht recherchiert. Ich weiß nicht, was es in Anträgen geworden ist. Und ich glaube auch nicht, dass wir das in den Medien normal lesen werden. Also da muss man, glaube ich, bestimmt schon auf die Seite gehen von denen und das nachschauen selber. Weil, ja, also ich kann mir irgendwie nach diesen Sachen, die wir uns eben angeguckt hatten, nicht vorstellen, dass sie sich da groß Gedanken drüber gemacht haben, was das überhaupt alles für Konsequenzen hat. Und das, finde ich, ist eigentlich schon, ja, das wäre eigentlich das Wichtigste bei dieser ganzen Nummer und nicht irgendwie... Wie frisch sind die Leute und wie neu sind die Ideen und wie wird alles umgewandelt? Ja, wir müssen aber auch schauen, dass wir nicht unseren Blick nur auf den Preis verengen. Weil damit diese Preislenkungswirkung entfalten kann und trotzdem alle Menschen mitnimmt, brauchen wir gute Alternativen. Dafür müssen wir eine klimaneutrale Daseinsvorsorge im Blick nehmen. Mobilität, Wärme, Energie. Ich finde, ein Staat, der sich Klimaneutralität zum Ziel gegeben hat, muss es allen Bürgerinnen vollkommen unabhängig vom Geldbeutel ermöglichen, klimaneutral zu leben. Sie bewerben sich im Bundesvorstand. Man muss das doch auch irgendwie finanzieren, Mädchen. Ich höre gar nichts darüber, wie man das finanzieren soll, während wir unsere großen Industriebereiche abwickeln, weil die ja schädlich sind. Willst du das über Starbucks und Google und Praktika-Jobs finanzieren oder was? Ja, mit der CO2-Steuer halt, weil die Leute ja immer denken, dass die Leute dann einfach weiter Auto fahren und weiter fliegen oder so, oder keine Ahnung, weiß ich nicht, obwohl das ja gerade die Lenkung ist, die sie sich erhoffen. Also. Ja, die sollen einfach mal, kurz schauen, was passiert, wenn sie einfach mal die ganzen bösen Bereiche da einfach abstellen. So, sollen mal schauen, was passiert. Da wird das ganze System einfach lahmgelegt und irgendwie lebt sich dann nicht so luxuriös in einer klimagerechten Welt. Ne? Ricarda, hast du mal darüber nachgedacht? Hm? Vor allem auch ein Land, das sich als Ziel gesetzt hat, klimaneutral zu sein. Das habt ihr euch als Ziel gesetzt. Alle anderen glauben, dass das ein ziemliches Wolkenkuckucksheim ist, das wirklich hinzukriegen. Überhaupt, irgendwie, Deutschland will jetzt zurück in die Holzhütten und der Rest der Welt läuft in die andere Richtung. Das ist doch echt Quatsch. So läuft es irgendwie nicht. So funktioniert es jedenfalls nicht. Ja. Klar. Ja. Ja. Die Leute nicht eine Besonderheit bei den Grünen, das muss man vielleicht denen sagen, die das nicht so ganz genau wissen, dass eine Mitglied des Bundesvorstands auch frauenpolitische Sprecherin wird. Dafür bewerben sie sich auch. Robert Habeck, der hat gestern in seiner Rede, ich komme nochmal darauf zurück, gerade die mutigen Frauen gelobt. Der hat ihnen schon ein bisschen fast den Job streitig gemacht. Und hier auf der Bundesdelegiertenkonferenz sind immerhin 54% aller Delegierten Frauen. Den Frauen geht es doch eigentlich ganz gut bei den Grünen. Also wo wollen sie da ansetzen? Na, ich glaube, das ist ja was wir gerade nicht nur bei den Grünen, sondern gesamtgesellschaftlich erleben. Global stehen Frauen an der Spitze im Kampf gegen Klimakrise und Rechtsruck. Das ist unglaublich toll. Und wir als Grüne stehen neben ihnen. Ich glaube, einmal zu zeigen, dass wir als wachsende Partei unsere feministischen Grundsätze nicht auf der Strecke lassen, sondern mitnehmen und die neue Stärke nutzen, um noch entschlossener für Gleichberechtigung einzustehen. Ich glaube, es geht aber auch nicht nur darum, nach innen zu wirken, sondern es geht auch darum, Themen zu setzen nach außen. Ein Thema, was mir zum Beispiel total am Herzen liegt, ist Sicherheit. Wir reden seit 2015 unglaublich viel über Sicherheit, aber die Sicherheit von Frauen spielt nur dann eine Rolle, wenn es in ein konservatives Narrativ passt. Wow. Schön. Also ist sie jetzt bereit, ihre eigene Gruppe von Frauen, die sie ja um alles schützen will, im Endeffekt unter den Bus zu werfen, wenn es von konservativen Werten halt geschützt wird. So von wegen konservativer Schutz von Frauen ist nicht der richtige. Okay. Ja, und ich meine, wer hat denn diese hier Reform des Sexualstrafrechts gemacht? War das eine Reform des Sexualstrafrechts gegen Migranten oder wie? Mhm. Aber ihr wisst doch, Leute, in the game of patriarchy, women are the ball. Ne? Also die Konservativen wollen die Frauen ja nur, damit sie dann in die Küche sperren können. Ja, aber deswegen ganz ehrlich, wollen die retten vor irgendwelchen. Ja, man, komm, das Ding ist halt, ich habe vor ein paar Jahren so einen Witz halt gehört gehabt, so Zeitung, ne, so beim Ende der Welt, ne, Zeitung, letzte Schlagzeile, hier, Welt geht unter, Frauen am meisten betroffen, weißt du, so, das ist im Endeffekt dasselbe jetzt gerade. Welt geht unter, Frauen sind die am meisten Betroffenen hier. Klasemann, toll. Ja, und ich meine, außerdem, das sollte ihr vielleicht selber mal auffallen, wenn sie sich mal selber zuhören würde. Dieses Ding von wegen, wir beschützen die Frauen, und das ist ein Sicherheitsthema, wenn sie schon selber merkt, dass das auch von den Konservativen so ist, ja, dann sollte dir doch vielleicht auffallen, dass du quasi deren Ding ja übernommen hast damit. Nur bei dir ist es, wir sind die Guten. Und deswegen ist es dann wieder richtig, oder was? Ja, und vor allem ist auch das Paradox eben darin, dass zweite Welle Feminismus eben sagt, weißt du was, nö, Frauen brauchen keine Bewegung, die sind im Endeffekt schon so gleich vorm Gesetz, ne, wie Männer. So, ich brauche niemanden, der mich schützt, ich mache das selbst. So Eigenverantwortung, eine zweite Welle Feminismus. Aber das war nicht cool für andere Leute und die haben dann die dritte Welle gestartet, wo es dann heißt, ja, weißt du was, hier Geschlechterkampf wieder, ab geht's. So, und das ist halt genau das, was hier gerade passiert. Also bitte, wenn sie sagt, hier, sie spricht für Feministen, dann spricht sie nicht für Feministen. Die spricht auch nicht für Frauen. Die spricht für die Leute, die ihr zustimmen. So, komm, ey. Ja, nee, so richtig verstehen, was sie da sagt, kann sie doch selber auch nicht. Also sie haut doch irgendwie nur Buzzwords raus oder so, ne? Das ist nur so eine vorgefertigte, nicht so richtig zusammenhängende Soße, finde ich. Ja. Weißt du, dieser Schutz von Frauen ist das Problem. Definieren Sie das, so die Sicherheit in welchem Bereich? Jeden einzelnen Tag versucht in Deutschland ein Mann seine Partnerin umzubringen. Jeden einzelnen Tag, an jedem dritten Tag gelingt es ihm. Ich finde, da ist eigentlich... Citation needed einfach. Was ist da los? Naja gut, dass jeden dritten Tag, das ist glaube ich schon ja, eine Statistik, die ich schon öfter gelesen habe. Ja, im Schnitt nicht viel, halt bei 80 Millionen Bürgern. Ne? Jede tote Frau ist eine zu viel, Hamon. Ja, im Vergleich. Ja, aber es ist vielleicht auch utopisch, sich vorzustellen, dass es ganz aufhört. Vielleicht kriegt man das irgendwie reduziert oder so, es mag ja gut sein, aber es wird immer, solange wie es Menschen gibt, wird es auch immer Menschen geben, die sich gegenseitig was antun. Also, ja, man könnte ja mal. Das sind so richtig hohle Sprüche, die haben so wenig Spielraum dann eben für die Wahrheit, ne? Ja, vor allem, ich hätte gerne mal die internationalen Zahlen, dann könnte man die nebeneinander stellen und schauen, wie es um Deutschland bestellt ist. Hatte doch der Fischer einen Artikel gemacht. Hatte doch zum Beispiel von Südafrika sind das, glaube ich, irgendwie 34 am Tag oder so. Das ist schon eine andere. Das sind schon andere Hausnummern in Brasilien oder sonst irgendwas. Ja, und auch in Brasilien sterben immer noch mehr Männer durch Mord als Frauen. Auch in der Türkei, also, wo sie ihre komische Istanbul-Konvention ja gemacht haben, da ist es auch wesentlich schlimmer. Ja. Und der Grund, warum ich halt darüber gelacht habe, hängt einfach damit zusammen, wie sie es rübergebracht hat. So von wegen, jeden Tag, ne, versucht ein Typ seine Partnerin umzubringen. So, das hört sich für mich an wie der Slogan von Parship. Ja, diese so, Heinis, die denken ja auch wirklich, dass das alles quasi dass das eine Verschwörung ist, dass die Leute sich da irgendwie absprechen oder so oder alle irgendwie im Patriarchat drin kleben und die da nur, jetzt kommt sie, jetzt kommt Ricarda Lang um die Ecke und sagt, Leute, es ist aber falsch. Und dann greifen die sich alle an den Kopf und sagen, ach so. Ach ja. Genau. Aber der User Wingu hat noch eine interessante Anmerkung gemacht, dass er jetzt nämlich nicht mehr genau weiß, ob jetzt die Incels gefährlicher sind oder die Leute in den Beziehungen, die Männer. Ja, irgendwo ist es ja ein Paradoxon, wenn die Incels können ja wenigstens ihre Freundin nicht umbringen. Ja, eben. Und es sind auch die in den Beziehungen, definitiv. Also, das ist ja auch totaler Schwachsinn, was sie da erzählen. Aber das ist halt der Kram, der gerade en vogue ist und wo sie dann das gehört haben und sich direkt wieder von irgendwelchen Leuten, die da hohe Priesterin von ihrer Religion sind und deswegen wird es natürlich dann entsprechend vertreten, das Gebot. Ne? Also, geht ja nicht anders. Ja, der Hannes hat aber recht damit auch mit dem Vergleich, wo er sagt, das ist so ein bisschen, als wenn man den Frauen sagen würde, sie müssten sich nochmal wieder richtig durchrödeln lassen, dann würden sie schon wieder besser draufkommen oder so. Also solche Sachen hat es ja irgendwie angeblich auch gegeben. Ja, und das Konter ist dasselbe. Ne? Ja. Oder was ist mit der Statistik, dass wenn wir schon von Gewalt so in Beziehungen reden, ja, dass die eher in lesbischen Paaren ist oder in bisexuellen Paaren ist, anstatt in homosexuellen Männerpaaren. So, ja, so das ist auch klar. Die lesbischen Beziehungen werden dazu gezählt, da werden dann einfach die Gewalttaten an Frauen gezählt. Von den lesbischen Beziehungen. Ja, das ist ja im Endeffekt cool, dasselbe Ding wie ja mit rechter Straftat, so in Form von Verbreitung verfassungsfeindlicher Symbolik. Das meine ich so mit Methodologie. Ja. Jedes Frauenhaus, das wegen mangelnder Finanzierung schließen muss, ist ein sicherheitspolitischer Skandal. Gleichzeitig erleben wir, dass Frauen, die im Netz Gewalt und Hass ausgesetzt werden, damit alleingelassen werden, teilweise zur Polizei gehen und dort wird ihnen gesagt, nein, schalten Sie auch einfach mal ein Wochenende Ihr Handy aus. Ich finde, wir müssen gucken, dass Frauen sowohl digital als auch offline geschützt werden und dass sie nicht darum um Schutz beim Staat betteln müssen, weil das ist eigentlich unser Recht. Ich dachte, Frauen sind stark und können sich selber wehren. Ja, Ricarda, also, Rechte kriegst du, wenn du Gewalt übers Netz, was soll das überhaupt sein? Das ist doch lachhaft. Rechte kriegst du, wenn du Verantwortung trägst, Ricarda. Trag Verantwortung, komm. Ja, aber Bist doch dieses gestartet. Ding schon, das ist eigentlich unser Recht. Ja, aber von den anderen Leuten ist das nicht das Recht, oder wie? Von den Männern haben da kein Recht drauf, oder was? Oder Ja, was soll damit das jetzt? kannst Oder du deren damit Recht wird erfüllt, oder wie? Weil die ja nie Hass ja. abkriegen, oder was Was für ein Bullshit. die Versprecher auch teilweise absondern, ja, genau. Ja. Du kannst keine Klientelpolitik machen, wenn du nicht ein Klientel hast. Ja, es sind nur Glaubenssätze, es ist nichts anderes. Jo. Sie haben in Ihrer Zeit als Sprecherin der Grünen Jugend auch selbst Erfahrung gemacht. Sie sind im Netz angefeindet worden. Sie haben das auch öffentlich gemacht. Wenn man sich hier auf der Bundesdelegiertenkonferenz umhört, zu Ricarda Lang heißt es, die ist wie geschnitzt für diesen Job. Bringen Sie da auch Ihre persönlichen Erfahrungen ein, dass Ihnen gerade dieser Punkt so wichtig ist? Klar, auf jeden Fall. Also ich meine, ich hatte in den letzten 2 Jahren immer wieder Erfahrungen mit Anfeindungen, mit Beschimpfungen, mit Morddrohungen. Und es war nicht immer einfach, da dagegen zu halten. Aber ich glaube, was mir total viel Kraft gegeben hat, war die Solidarität und die Unterstützung in dieser Partei. Und das will ich auch zurückgeben. Und ich möchte mit meiner Kandidatur gerade jungen Frauen Mut machen, dass sie sich dem Hass nicht entgehen müssen, sondern dass wir die Möglichkeiten haben, uns dagegen zu stellen und dass wir am Ende doch mehr sind. Vielen Dank. Ja, to toll. Weißt du, so, der Hass im Netz ist so hart, der verkrüppelt mich so hart, dass ich jetzt im Endeffekt in der Führungsposition sitzen kann und total glücklich bin. So tief drin, total entspannt. Das hat mich so hart mitgenommen. Mein Leben wird nie wieder so gut sein, wie es früher war. Aber dafür bin ich jetzt viel besser als früher Vor allen Dingen und die ich kann auch aushalten. Frage, betrifft sie denn das selbst, nach Feministen zu stellen, ist eigentlich auch überflüssig. Also ich meine, Ja. was machen die denn, was nicht für ihre eigene Nasenspitze ist? Andere Dinge nehmen die doch überhaupt nicht wahr. Also. Hass, Meine, auch da wiederum Hassschnitzel, Widersprüche. Auch da die. wiederum völlig widersprüchlich. Einerseits sagt sie halt so, sie ist so richtig aktivistisch und sie pusht nach vorne da, wo es unangenehm ist. Und die ist an der Grenze der Gesellschaft, ist sie da so, ja, zieh, zieh, zieh, macht was Neues, ne? Aber wenn die das dann macht und andere Leute sehen das und haben da keinen Bock drauf und schicken ihr halt böse Worte oder halt irgendwo die eine oder andere Morddrohung, ne? Dann ist es auf einmal hier, ey, Moment, hey, nein, stopp. Das ist böse, das dürft ihr nicht, das ist verboten. Ja, okay, es ist gammelig, okay, ja, es ist nicht nett, es kann auch frustrieren und irgendwie erschrecken, ja, aber komm, Mann. Du kannst nicht irgendwie sagen, hier, du gehst auf 100% raus und dann machst einen Rückzieher, sobald Leute dir antworten. Das zählt dazu halt, weißt du, das ist, was ich meine. Das ist ein Haben wir dann ernst Antrag. nehmendes Problem? Oh mein Gott. Das ist ein Antrag von den Linken, dass man ja jetzt, weil man ja die Istanbul-Konvention unterschrieben hat, über die wir ja schon lange und ausgiebig gesprochen haben, auch mal einen ganzen Sonderstream gemacht, weil die komplett durchgegangen sind, die Istanbul-Konvention. Und ja, da gibt es ja auch irgendwie so ein Ding, dass man da Bericht erstatten oder so unabhängige Berichterstatter irgendwie braucht, die dann sich das Land angucken und sagen, ob das auch alles im Sinne der Istanbul-Konvention läuft in dem Land. Und die haben wir angeblich noch nicht und deswegen fordert die Linke die ein. Ja, neue Und Aufpasserjobs. dann ist ja aber wieder in dieser ganzen Begründung von diesem Ding, ist hier wieder die reine Ideologie drin. Also erstmal dieser Scheißbegriff, Drecksbegriff Femizid. Man will hier wieder eine eigene Sache daraus machen, wenn Frauen umgebracht werden. So als wäre das irgendwie, ja, weiß ich nicht. Es soll ja eigentlich gang und gäbe sein, angeblich. Aber scheinbar ist es doch noch wieder so was Besonderes, dass es einen eigenen Begriff braucht, nämlich Femizid, diesen Bullshit-Begriff. Und ja, und dann sagen sie hier, wo war das? Genau, jede vierte Frau in Deutschland hat schon einmal häusliche Gewalt erlebt. Das geht aus der letzten Dunkelfeldforschung zu Gewalt an Frauen aus dem Jahr 2004 hervor. Und dann ist hier, Dunkelfeldforschung. und dann ist da diese Verlinkung dazu. Und das, liebe Linkspartei, ist eine glatte Lüge. Das habt ihr vielleicht irgendwo gelesen, in der Presse oder so, und einfach geglaubt, meinetwegen. Aber es stimmt nicht. Denn dieses Dokument, was da verlinkt ist, das kennen wir alle schon. Das ist ja auch schon von 2004, haben wir ja auch schon gehabt. Das ist nämlich dieses berühmte Ding, wo das Schubsen und sowas damit drin ist und wo sie quasi jede Gewalterfahrung genommen haben, die Frauen erlebt haben ab dem 16. Lebensjahr von irgendwem. Und zwar nicht häusliche Gewalt. Es ist nicht beschränkt auf häusliche Gewalt. Es ist irgendwas, also wenn die Leute irgendwann mal in einer Disco von einer anderen Frau irgendwie geschubst worden sind, ab ihrem 16. Lebensjahr, dann zählen die damit rein. Also wenn die da gefragt worden sind für diese Dunkelfeldgeschichte als Gewalterfahrung. Und das hat nichts mit häuslicher Gewalt speziell zu tun. Die ist da natürlich auch mit drin, aber die ist nicht explizit aufgeschlüsselt. Und die kommen auf dieses jede vierte Frau halt mit diesen Sachen, wo halt auch Schubsen schon mit dabei ist. Also, und das ist halt eben auch das gewesen, was halt wirklich großen Ausschlag da drin hat, Schubsen. Und in der nächsten Stufe wird dann einfach daraus, dass es aktuell so wäre, dass jede vierte Frau aktuell bedroht wäre. Und damit hat man ein Riesenproblem, ne? Vor allem, das war 2004. Ja, so das oder so. Also das, was hier steht, ist einfach falsch. Faktisch nicht richtig. Selbst wenn man davon ausgeht, dass dieses Ding, was die da erhoben haben, irgendwie okay ist, dann also mit vernünftiger Methode gearbeitet wurde, dann ist das immer noch falsch. Das gibt es nicht her, aber die behaupten das hier natürlich trotzdem. Guck mal, und dann der zweite Abschnitt. Gewalt oder die Angst vor Gewalt kann sich massiv auf die Lebensrealität von Frauen und Mädchen auswirken. Das tut sie bei jedem, wenn man halt nicht ein dickes Fell hat. Weißt du so, was willst du denn? Sie schränkt ihre gesellschaftliche Teilhabe, ihre Meinungsäußerung, zum Beispiel im Internet, und ihre Bewegungsfreiheit ein und ist somit ein wesentliches Hindernis auf dem Weg zur Gleichstellung der Geschlechter. Ja, so, ich sag mal, ich lese das mal so vor. Gewalt oder die Angst vor Gewalt kann sich massiv auf die Lebensrealität von Bernd Lucke auswirken. Sie schränkt seine gesellschaftliche Teilhabe, seine Meinungsäußerung, zum Beispiel bei seinen Vorlesungen, also gut, das ist keine Meinungsäußerung, aber halt seine Vorlesungen und Bewegungsfreiheit ein. Oder Gewalt oder Angst vor Gewalt kann sich massiv auf die Lebensrealität von Abdel Samad auswirken, weil irgendwelche Leute, die ihm Morddrohungen geben aus dem islamistischen Bereich, und deshalb Personenschutz braucht, schränkt seine Bewegungsfreiheit ein. Halt bei mir halt auch, weißt du, so wie mir zu dem Projekt, was ich halt habe, dieses Safe Space Ding, ne, so, da habe ich auch schon Morddrohungen gehabt, gedoxt wurde ich, weil alles bei mir im Impressum halt steht, Leute verteilen das halt öffentlich, weißt du, die freuen sich, wenn ich gesperrt werde, weißt du, die sorgen dafür, dass die Webseite irgendwie versucht wird, jedes Mal zur Anzeige gebracht zu werden, ja, aber das soll mich nicht einschränken, ne, das ist ja nicht so, dass man da irgendwie zu weit geht, ne, nee, wir brauchen Initiativen, wie zum Beispiel hassmelden.de, die dafür sorgen, dass du anonym, total frei von sämtlichen Hindernissen irgendwas auf Twitter melden kannst und die Person wird dann halt einfach mitgenommen. So, klasse. Aber OPEX, du weißt doch, es ist in Ordnung, wenn sie es machen. Ja, aber wie gesagt, Alter, ich will doch eigentlich einfach nur genau dasselbe Recht genießen, was die Leute auch aber verwendet haben, um überhaupt existieren zu können. Antifaschisten, die gegen dich vorgehen, OPEX. Ja, da sind sie halt, okay. Musst du mit leben. Ich will einfach nur so radikalzentristisch sein, okay? Einfach entspannt und sagen, hier Leute, da Webseite, könnt Sachen draufschreiben und nachdenken, wie ihr Leute bestrafen würdet. Und dann kommen Leute hin und sagen so, jetzt gehe ich dich bestrafen lassen, lol. Ja, cool, super. Ich glaube, eine super Bestrafung ist hier die Rede von dem Möhring. Ja, die war... die ist hart, aber, ne? Wurde jetzt nur eine Rede draus, das ist die Rede jetzt gewesen zu dem Papier, was wir uns gerade angeguckt haben, die Reden von den Leuten. Ich wollte euch jetzt nur die von aber wenn die so lustig ist, haben wir die ist schmerzhaft. Wen würdest du denn anmachen? So lustig war die jetzt auch nicht. Also, nee, lustig ist sie nicht. Die Frau Kühne wollte ich uns jetzt nur geben von der AfD. Ja. Und ich sage hinterher, warum, wenn der es nicht selber merkt. Ich schauen wir mal. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, in der Istanbul-Konvention haben sich die Unterzeichnerstaaten unter anderem dazu verpflichtet, gegen Genitalverstümmelung, Zwangsheirat, Ehrenmorde und sexuelle Gewalt vorzugehen. Gewalt an Frauen und Mädchen zu verhindern und zu bekämpfen, das muss uns allen eine Herzensangelegenheit sein. Aber als Selbstzweck und nicht als Mittel zur Durchsetzung einer Ideologie von der Gleichstellung der Geschlechter, wie es im Antrag der Linken und auch in der Istanbul-Konvention zum Ausdruck kommt. Setze ich doch einmal Ideologie frei mit den wahren Ursachen für die massiv angestiegenen Gewaltphänomene gegen Frauen und Mädchen in Deutschland auseinander. Neue Phänomene, die wir früher hier nicht kannten, Beispiel weibliche Genitalverstümmelung, eine bestialische Praxis, die jährlich weltweit Tausenden von kleinen Mädchen den qualvollen Tod bringt. Jedes zehnte Kind stirbt dabei und die Spätfolgen führen für die Überlebenden oft zu lebenslangem Leid. Die Zahl dieser Verstümmelungen nimmt in den letzten Jahren dramatisch zu. Laut Terre des Femmes sind über 17.000 Mädchen akut bedroht und das nicht in der dritten Welt, sondern hier mitten in Deutschland. 70.000 genital verstümmelte Frauen leben derzeit unter uns. Und diese Zahl ist seit 2016 um sage und schreibe 44% gestiegen. Hauptherkunftsländer der Betroffenen: Eritrea, Irak, Somalia, Ägypten, Äthiopien. Das sind alles nur Schätzungen. Beispiel Zwangsheirat. Allein in Berlin werden jedes Jahr ca. 6.000 Frauen zwangsverheiratet. Das sind 16 am Tag. Beispiel Kinderehen. 2 Jahre nach Inkrafttreten des Gesetzes zur Bekämpfung von Kinderehen sind in Deutschland zwar 813 Fälle registriert, aber nur 10 Kinderehen aufgehoben worden. Die Datenerhebung verläuft völlig unkoordiniert. In manchen Bundesländern, Bayern, wurden fast 370 Fälle registriert, in anderen, Berlin, nur 3. Die Dunkelziffer liegt laut Terre des Femmes bundesweit exorbitant darüber. Hauptherkunftsländer der Betroffenen: Syrien, Bulgarien, Türkei, Irak etc. Beispiel sogenannte Ehrenmorde. Hier gab es zuletzt 2011 eine bundesweite statistische Erhebung. Niemand kennt aktuelle Zahlen. Von der steigenden Zahl von Gruppenvergewaltigungen, sexuellen Übergriffen, Messermorden etc. will ich gar nicht erst anfangen. Zudem fehlen Zehntausende von Plätzen in Frauenhäusern. Und dieser Platzmangel ist häufig tödlich. Denn auch die Fälle häuslicher Gewalt nehmen ebenfalls drastisch zu. 140.000 Fälle gab es allein in 2017. Und versuchen Sie einmal, sich mit den Frauen in den Frauenhäusern auf Deutsch zu unterhalten. Fast 70% der untergebrachten Frauen haben Migrationshintergrund. So viel zu den Fakten. Zunehmende Gewalt gegen Frauen und alle Bürger in Deutschland ist leider eine bittere Realität, die wir nicht länger leugnen können. Und ja, wir brauchen dringend bundesweite staatliche Datenerhebung zu Genitalverstümmelung, Zwangs- und Kinderehen, sogenannten Ehrenmorden etc. Denn für eine wirksame Gewaltprävention müssen wir genau wissen, wer welche Art von Gewalt gegen wen ausübt, welchen Hintergrund auch Migrationshintergrund, Täter und Opfer haben. Und ja, wir brauchen dringend bundesweite Koordinierungsstellen, die die Hilfs- und Präventionsmaßnahmen im Kampf gegen die Gewalt koordinieren. Aber was wir nicht brauchen, meine Damen und Herren, ist die Verquickung von Gewalt gegen Frauen mit genderistischer Quacksalberei, wie es die Istanbul-Konvention vorsieht und wie sie auch im Antrag der Linken vorkommt, wenn es dort heißt, ich zitiere, dass die zunehmende Gewalt gegen Frauen Ausdruck der ungleichen Geschlechterverhältnisse in Deutschland sei. Diese Behauptung ist entweder dreist oder naiv. Denn Fakt ist, dass wir viele Gewaltphänomene bis vor wenigen Jahren im nicht gegenderten und geschlechtlich nicht gleichgestellten Deutschland gar nicht kannten. Weder Genitalverstümmelung noch Zwangs- oder Kinderehen, weder Gruppenvergewaltigungen noch Ehrenmorde. Aber so ist das eben. Wenn man innerhalb weniger Jahre beträchtliche Teile der Dritten Welt zu sich holt, dann bekommt man eben auch leider sehr schnell Probleme der Dritten Welt. Und dann geht es eben sehr schnell nicht mehr um das x-te Geschlecht, sondern leider um den x-ten Ehrenmord. Und dann geht es eben sehr schnell nicht mehr um queer-feministischen Klimawandel, sondern um die mindestens 70.000 Mädchen und Frauen, die in Deutschland auf bestialische Weise genital verstümmelt sind. Und dann geht es sehr schnell nicht mehr um die Ehe für alle, sondern wir reden dann von Kinderehen und Zwangsheirat. Wir importieren Konflikte, wir importieren Traditionen, wir importieren Frauenbilder, die mit den freiheitlich-demokratischen Werten unseres Grundgesetzes unvereinbar sind, meine Damen und Herren. Es ist Ihre Politik der grenzenlosen Migration, mit der immer häufiger auch archaische Vorstellungen, Sitten und Gebräuche in Deutschland Einzug gehalten haben. Die Frauen und Mädchen zu Menschen zweiter Klasse degradieren. Also schaffen Sie endlich die geforderten bundesweiten staatlichen Datenerhebungs- und Koordinierungsstellen, aber nicht zur Durchsetzung der vom Gender-Mainstreaming missbrauchten Istanbul-Konvention, sondern zum Schutz vor Zwangs- und Kinderheirat, vor Genitalverstümmelung, Massenvergewaltigung, Messer- und Ehrenmorden. Denn angesichts tausender Opfer unter Frauen, Kindern und auch Männern muss endlich Schluss sein mit der Multikulti-Ideologie und dem großflächigen Versagen des Rechtsstaates. Vielen Dank. Also für mich ist sie ziemlich auf Linie mit den Grünen oder so, ne? Ich weiß nicht. Vieles davon war doch einfach nicht richtig, was die Leute fanden, sich da zurecht schätzt. Das ist auch nicht so ganz echt. Ja, genau. Also das war auf jeden Fall das, was mir da auch sehr sauer aufgestoßen ist, diese ganzen Zahlen, mit denen sie da um sich wirft. Und ich habe da jetzt auf jeden Fall auch mal, also schon direkt nach der Rede habe ich da mal eine E-Mail hingeschrieben an die gute Dame, aber allerdings bis heute noch keine Antwort bekommen. Das war allerdings auch, ich glaube, Donnerstagmorgen oder so. Also könnte natürlich sein, dass ich da noch eine Antwort erhalte. Das wäre auf jeden Fall ganz schön, weil die Quellen hätte ich schon ganz gerne für diese ganzen Zahlen, die da mal gekommen sind oder so, weil Jetzt machst du aber das Wohltat der Femme oder was, ne? Ich finde das halt trotzdem nicht. Worden, so. Sorry. Ja. Ich finde das halt trotzdem nicht in Ordnung. Ne? Also, wenn die Linke irgendwelchen Bullshit erzählt, dann zu diesem Kram, um da irgendwelche Sachen aufzubauschen, dann finde ich das nicht in Ordnung. Aber wenn die AfD das macht, dann finde ich das auch nicht in Ordnung. Aus den gleichen Gründen. Also, wir brauchen ja nicht irgendwie, ne, weil dieses ganze Ding von wegen Hetze und was weiß ich nicht was. Ja, also. Dieses Papier von den Grünen oder von den Linken da jetzt in dem Fall, das ist halt auch einfach nur Populismus. Leute aufhetzen mit irgendwelchen Behauptungen darüber. Also es ist Verleumdung eigentlich der deutschen, der Beziehung in Deutschland zu behaupten, das wäre irgendwie jede vierte Frau von häuslicher Gewalt betroffen. Ein absolutes Unding normalerweise. Also wenn man es über irgendeine andere Gruppe sowas behaupten würde, würden sich die Leute tierisch drüber aufregen. Und also, ja, finde ich unmöglich. Und ich möchte das halt eben auch wissen, wo diese Zahlen daherkommen, weil ich gehe da auch von aus, dass wir hier keine verlässlichen Erhebungen haben über Genitalverstümmelung. Ja, wie auch? Ich meine, willst du denn jetzt, wenn die aus dem Urlaub kommen, aus dem Heimatland oder was, willst du denn jetzt in Hose gucken oder was? Ja, irgendwann mal frauenärztliche Behandlung oder so gibt es ja sicherlich. Ich glaube allerdings nicht, dass die Leute dazu verpflichtet sind, das zu melden. Also speziell zu den Zahlen, was diese Dunkelziffer angeht und so mit den Beschneidungen, da hat der Fischer auch einen langen Artikel drüber gehabt. Weiß ich noch, mit dem Spiegel. Ja. Ja, das Dunkelziffer-Ding ist immer scheiße. Also, da braucht man nicht mit wedeln und behaupten, das wäre die Realität. Also, tut mir leid. Ja, Dunkelziffer, aber vor allen Dingen bei den Sachen mit den Beschneidungen waren das eben mehr so Hochrechnungen, ne? Dass sie irgendwie gesagt haben, ja, im Schnitt werden in dem und dem Land so und so viel, das sind jetzt so und so viele im Ausland da gewesen und so und kommen dann zurück. Sind möglicherweise nochmal so und so viel beschnitten. Aber wissen tut man das nicht in Wirklichkeit. Ne? Ja, aber eigentlich sehe ich nichts, was gegen eine anonyme Meldepflicht für Frauenärzte spricht, muss ich sagen. Ja, das ist so ein generelles Ding mit der Schweigepflicht und so. Ja, aber gut, du könntest ja dann, was weiß ich, einen monatlichen oder einen jährlichen einfach eine Zahl nennen. Das ist doch keine, damit verrate ich ja nichts über Menschen wirklich. Na gut, dann ist die Frage, wie aussagekräftig es ist, ne? Wenn die Leute umziehen und werden dann 2-3 Mal im Jahr gemeldet oder so. Weiß ich nicht, ja. Ja, aber viel, viel schlimmer als diese Dunkelfeldgeschichte kann das von der Präzision eigentlich nicht werden. Ja. Jo, stimmt. Und irgendein Statistiker könnte da sicher auch einen Algorithmus bauen, der sagt, hier, wir sortieren so und so viel aus, weil das Doppelmeldungen sein könnten oder wie auch immer. Ja, die Teile haben das eben auch in ihre Richtung gerechnet sozusagen. Es gibt dann irgendwie so eine Annahme dabei, dass da die pro, je nach Generation oder pro Generation, dass ich mir dann auch zunehmen würde oder so mit den Schneidungen. Das ist, glaube ich, eher nicht so unbedingt der Fall. Ne? Weiß man natürlich nicht genau. Aber wenn es ja eh nicht genau weiß, die Zahlen. Ja. Wie heißt der Meister Luther? Hat aber Zahlen herausgefunden zu Benachteiligung von Männern im öffentlichen Dienst, Verwaltung des Landes, was jetzt gar nicht, wo war das denn? Egal, in irgendeinem Bundesland eben. Ich und, glaube, in Berlin dann, sogar, ne? Ja, wirklich. Da sind auf jeden Fall jetzt mehr Frauen mit höheren Löhnen in höheren Verwaltungsstellen unterwegs, eben als Männer. Und das ändert sich nur in den ganz hohen Stufen nochmal angeblich, habe ich dann auf Twitter irgendwo gelesen. Aber er prangert das hier an und fragt sozusagen danach, was das denn soll, auf diese, also in so einer Situation dann noch Frauenwörter zu fördern. Ne? Das ist vielleicht nicht unbedingt nötig. Dann kann man sich die Fördergelder vielleicht sparen. Ne? Also er hat da auch eine Rede gehalten, meine ich dazu. Immer noch ein Video dabei. Ja. Und begründet das dann eben nochmal. Ja, so ist das in der Verwaltung. Ich meine, das habe ich auch schon gemerkt, dass da ja, auf allen Ebenen eben vermehrt Frauen arbeiten. Irgendjemand meint noch so, ob das wohl was mit der Qualität zu tun hat, die sich geändert hat, aber das ist ja auch nur Spekulation, ne? Ja, ich war heute, nicht heute, aber letzte Woche, vergangene Woche war ich bei einer Veranstaltung in Hannover und da ging es um Journalismus. Und da war die eine Dame, die da mit dabei war, da geredet hat, war die Vorsitzende vom Deutschen Journalistenverband Niedersachsen. Und dann war da noch eine Dame mit dabei, die wohl für hier das Redaktionsnetzwerk Deutschland beziehungsweise die neue Presse, die ja damit zugehört zu diesem Konzern, die Landespolitik betrachtet. Also das ist irgendwie die Abgesandte, die sich da mit den alleine irgendwie mit der Landespolitik in Niedersachsen rumschlagen muss. Mhm. Und ja, da ging es dann auch um Haltungen und solche Geschichten. Und eine Sache, die sie halt gesagt hatte, ist, ja, in den Führungspositionen, da sind so viele alte weiße Männer und so. Und da dachte ich mir schon, ja, Mädchen. So, und vor allen Dingen, also das war halt eine Veranstaltung von dieser FDP-Stiftung hier, Friedrich Naumann, und da war auch der Fraktionsvorsitzende von der FDP-Landtagsfraktion von Niedersachsen dabei. Und ich habe das schon irgendwie geahnt, dass diese Frau im Endeffekt die wirkliche, also richtig parteiisch ist. Ne? So, weil es hieß immer so, ja, und dann hier die Parteien und der Journalismus und so weiter und so fort. Und nach diesem Spruch von der, mit von wegen, ja, da sind so viele alte weiße Männer, habe ich mir schon gedacht, wenn ich den Namen mal google von der, dann finde ich doch bestimmt irgendwelchen Bullshit. Und ja, so war es auch. Zum Beispiel dieser Artikel hier, Frauenquote besser heute als morgen. Das ist halt auch schon mal ein starkes Ding. Und was hier drin steht, ist halt auch überhaupt nichts, eigentlich gar überhaupt keinen eigenen Gedanken von der Frau, sondern es ist einfach die gleiche Scheiße, die sie überall sagen, die gleichen Talking Points. Also man kann es eigentlich selber schreiben. Ne? Also ich brauche da jetzt auch gar nicht hinscrollen, ihr wisst ganz genau, was da jetzt alles kommt. Da kommt jetzt, ja, aber 50% der Gesellschaft sind doch Frauen. Ne? So ein Kram halt eben. Kinderbelastung. Und was den Leuten halt nie einfällt, ist, wenn sich jetzt die Leute repräsentiert haben wollen, so wie sie in der Gesellschaft sind, ja, dann muss man das Parlament wegmachen und direkte Demokratie machen oder zumindest mehr direkte Demokratie machen, dann haben auch alle Leute eine Stimme zu allen Sachen, repräsentativ für wie viele Leute es davon in der Gesellschaft gibt. Frauen, Hauptschüler, alle möglichen Leute, die in der Politik auch unterrepräsentiert sind, sind dann genauso repräsentiert, wie sie in der Gesellschaft repräsentiert sind. Ne? Aber das ist zum Beispiel was solchen Leuten nie einfällt. Aber es ist der gleiche Brei. Das war das erste Ding. Und das zweite Ding, auch der gleiche Brei. Hass im Netz, Urteil setzt das falsche Zeichen. Ja. Wo es hier um die Sache mit der Künast natürlich ging. Und dann heißt es hier natürlich Urteil, obwohl das ja halt eine Entscheidung nur war zu dieser Sache mit der Herausgabe von den Daten von der Person. Und kein Urteil, dass jemand verurteilt wurde oder freigesprochen wurde oder so, sondern nur eine Entscheidung zu diesem Antrag, dass man da jetzt dann irgendwie Facebook oder sonst wen da jetzt so anhält, diese Daten irgendwie rauszurücken. Das war ja das Ding mit der Künast. Und das hat sie natürlich nicht recherchiert oder irgendwas, das kommt ja auch überhaupt nicht drin vor. Also manche Leute wie bei der Zeit oder so haben ja wenigstens nochmal gesagt, in welchem Kontext das mit dem Kommentar gewesen ist. Nämlich halt in diesem Kontext von dem Zwischenruf, wo es um Sex mit Minderjährigen ging und Frau Künast irgendwie reingerufen hat, ja, aber wenn keine Gewalt im Spiel ist oder Komma, wenn keine Gewalt im Spiel ist. Ja. Yeah. Und das kommt hier halt auch nicht vor. Es wird nur davon geredet, dass das ja ein Unding ist und es wird halt immer, ne, das reiht sich halt ein in den Paukenschlag, den ewigen mit oder das ewige Getrommel für eigentlich ist doch dieses ganze Gerede im Internet ist total gefährlich und so, da müssen wir ganz genau hingucken und so ein Scheiß. Na, auch wieder vollkommen 0815, die gleiche Scheiße. Ja, gefühltes alle, Wissen, ne? Keine Ahnung von juristischen Zusammenhängen oder so. Überhaupt nichts Besonderes und das ist meines Erachtens nach auch, das ist die Medienpartei. Ne? Also sie natürlich nicht alleine, sondern dieser ganze Haufen von Leuten, die alle genau denselben Krempel schreiben, ohne sich da irgendwie überhaupt mit auseinanderzusetzen, was da jetzt wirklich passiert ist, ohne mal selber das irgendwie nachzugucken, was ja jetzt auch nicht so ein Riesenaufwand ist. Aber das können die Leute nicht, die können das nicht recherchieren, die haben da drei Artikel zugelesen und meinen, das würde jetzt helfen, wenn sie in ihrer Postille da auch nochmal den Leichen da irgendwie zu absetzen. Und ja, es ist überflüssig. Und das fand ich halt so geil, dass die da halt das Beispiel irgendwie ist für einen Journalismus oder so. Und im Endeffekt ist das halt eine Art von Journalismus, den wirklich kein Mensch braucht. Also wenn das morgen weg ist, da wäre überhaupt nichts verloren. Ist das jetzt ein bisschen auch interne Selbstbeweihräucherung oder wie verstehe ich das? Haben die gut geredet oder? Nee, die war halt eingeladen, weil sie halt ja, okay. Die Landesberichterstatterin ist. Okay, ja. Ja, Korallenherz ist jemand aus dem Piratenumfeld von damals, kenne ich das noch, bin ich auch schon ewig vorhin geblockt. Ich weiß gar nicht, ob er oder sie oder trans oder whatever, ist aber auch eigentlich egal. Und Meinungsfreiheit ist jetzt schon das Unwort des Jahres, to be honest, sagt die Person. Unwort des Jahres. Absolut. Das ist echt erschreckend, was in den Köpfen von manchen Leuten nicht los ist. Ja, hier haben wir jetzt Kontraste, ist es glaube ich, von der ARD. Und die sagen hier von wegen Meinungsfreiheit in Gefahr, was an Hochschulen alles gesagt werden kann. Und das erste Beispiel, was sie haben, finde ich auch ziemlich, ja, abstrus. Ist hier jemand, der sich unter anderem mit Chemtrails beschäftigt, aber was ich eigentlich noch schlimmer fand, ist diese Geschichte hier. Und da spiele ich das jetzt mal von ab. Und Elementarwesen wie Elfen, Feen und Gnome. In diesem Sammelband erklärt er dazu: Auf einem Handy sitzt zum Beispiel ein stachliges Wesen drauf. Das kann man harmonisieren, wenn man es wahrnimmt und darum bittet, dass wir mit ihm gut arbeiten können. Ja, das ist auf jeden Fall Humbug, aber es ist auch nicht mehr Humbug als Homöopathie für den Grünen. Liebe Kontraste. Oder Gender Studies. Genau. Ja. Ja, hier wurde gerade, weil man das thematisiert und anspricht, wurde dem Platz geschaffen und die Demokratie ist nicht zerstört. Außerdem ist das ja kein Uni-Stoff, der da steht. Das ist, macht er nicht in der Uni, das macht er privat. Ja, so halb privat, haben sie gesagt. Ja, ich hab's schon gesehen, ja. Wir fragen Professor Otterpohl, wieso er unwissenschaftlichen Unsinn verbreitet. Das hat nichts mit meiner Forschung zu tun, das ist ein Privatinteresse. Ein Privatinteresse, dem er aber auch in seinen Vorlesungen nachgeht. Das belegen uns zugespielte heimliche Aufnahmen. Wir sollten auch die sogenannte Geomantie beachten. Also, wo sind Störungen? Wo fließen gute Energien? Ich habe mich seit mehr als 20 Jahren mit Geomantie beschäftigt. Ich weiß, dass es das gibt. Die Universitätsleitung gibt sich auf... Wenn man guckt... In Universitäten wird man sicher auch Leute finden, die an den sogenannten Gott glauben und glauben, der würde Gesetze erlassen, nach denen die Menschen sich richten müssten. Also, und es gibt sicher auch Wirtschaftsprofessoren, die mit Religionsethik und Armen und Wohlfahrt und so argumentieren. Da braucht mir keiner was erzählen. Also nicht, dass ich das gut finde, aber wir dulden es doch von anderen Spinnern auch. Ja, das ist wohl wahr, ja. Aber ich meine, das größte Problem ist eigentlich das Beispiel, was sie jetzt gleich nach dem Herrn bringen, wo wir jetzt sofort zu kommen. Unsere Anfrage hin ahnungslos. Es habe bisher keine Beschwerden über die Lehrtätigkeit Otterpohls gegeben, heißt es. Wie schwer der Umgang mit irrlichternden Professoren sein kann, zeigt sich in Kassel. Hier lehrt der Evolutionsbiologe Ulrich Kutschera. Das ist natürlich gleich ein super Frame, den Kutschera direkt hinter diesen Spinner mit den Elfen zu setzen, um zu suggerieren, super, ja, ne? hier haben wir noch so einen. Genau. Großartige Kontraste, großartig. Wie schwer der Umgang mit irrlichternden Professoren sein kann, zeigt sich in Kassel. Hier lehrt der Evolutionsbiologe Ulrich Kutschera. Sein Spezialgebiet, niedere Lebewesen wie diese. Niedere Lebewesen. Na, der kennt sich überhaupt nicht aus mit Menschen, meinen sie damit natürlich. Plattigel. Ja. Der durchsichtig, Biologe, ne? Äußert sich aber auch gerne gesellschaftspolitisch. Dann wettert er gegen die Homo-Lobby und die Gleichheit von Mann und Frau. Mann und Frau unterscheiden sich, als wären sie zwei verschiedene Arten wie Schimpanse und Mensch. Das kann ich ausführlich begründen. Genetisch sind es 1,5%. Frauen allgemein haben wesentlich mehr Einfühlungsvermögen, Empathie, sind großzügiger. Männer setzen Grenzen. Und das würden Sie alles auf biologische Faktoren zurückführen? Sonst? Was denn sonst? Kulturelle Prägung. Kulturelle Prägung. kaufen Sie sich mal Blank Slate hier, Herr Redakteur. Hier, lesen Sie das mal, Steven Pinker. Ja, aber da merkt man das mal wieder halt, ne, was die halt in ihre Birne reinkriegen. Oh, kulturelle Prägung ist doch aber, denk doch mal an die kulturelle Prägung. Nämlich dort. Berüchtigt ist Kutschera seit diesem Interview. Anlässlich der Einführung der Ehe für Homosexuelle warnte er: Sollte das Adoptionsrecht für Mann-Mann bzw. Frau-Frau-Erotik-Vereinigungen kommen, sehe ich staatlich geförderte Pädophilie und schwersten Kindesmissbrauch auf uns zukommen. Ja. Ja, Kindesmissbrauch war, glaube ich, ein bisschen anders gemeint, als man es hier versteht. Es ging ihm wohl darum, dass man Kinder nicht von ihrer Mutter trennen soll, so früh. Das kann doch eigentlich einfach nur meinen, dass hier, wenn wir halt Sachen erlauben, ne, so zu schnell erlauben, nicht kontrolliert erlauben, sondern einfach nur weil, dann haben wir halt irgendwie das Overton-Fenster immer weiter und weiter und weiter bewegt. Und im Endeffekt, ja, du hast jetzt halt schon irgendwie in dieser LGBT-Bewegung eben auch Pädophilie mit drin. So, und da gibt es keinen Umgang mit, weil wie soll es das thematisieren? Das ist ein sehr großes Problem. Das ist im Endeffekt genau dasselbe Ding mit AIDS und solchen Krankheiten, die eher bei homosexuellen Männern vorzutreffen wären, zum Beispiel. Ja, natürlich auch bei Heteros, so ist ja kein Ding, so ist ja keine Schwulenkrankheit, so, aber die Idee ist halt schon, dass er dann schon was Sinnvolles sagt. Das wird einfach nur irgendwie so dargestellt aus dem Kontext gerissen. So, ich will den Kontext wissen. Mir fällt dazu halt dieser Desmond is Amazing ein, dieses Drag-Kid. Das wäre vor 20 Jahren hätte das einen Aufschrei gegeben. Und man hätte diese Leute in die unterste Schublade verbannt, die sowas gut finden. Also es gibt eine Normalisierung auf jeden Fall. Ob das jetzt so ist, wie der Kutschera das hier sagt, staatlich geförderte Pädophilie, das würde ich mal bezweifeln. Aber grundsätzlich gibt es dieses Slippery Slope. Da braucht mir keiner was erzählen. Ja, und das meine ich ja mit so Gesellschaft halt. Den Kontext kann ich auf jeden Fall sagen dazu. Nämlich der nächste Satz ist dann nämlich, bezieht sich auf diesen John Money, den Genderforscher. Ja, eben. Ja, weil, ja, das, ja. Weil der ja da auch so merkwürdigen sexuellen Krempel da irgendwie gemacht hat mit den beiden. Nicht nur merkwürdigen sexuellen Krempel, Alter. Das war einfach unwissenschaftlich und menschenfeindlich, wie sonst was, Alter. Der wurde gefeiert, einfach weil man gesagt hat, ja, hier, der hat doch gezeigt, hier der John Money, ne, hat ja gezeigt, wenn du einen Menschen hast und behandelst ihn wie ein Mädchen, ne, und es ist aber ein Junge geboren, dann ist es ein Mädchen, so. Im Endeffekt haben sich beide Zwillinge, die er da behandelt hat, eben umgebracht, weil sie so nicht leben konnten. Und der Typ, der halt eben als Mädchen resozialisiert wurde, hat das niemals akzeptiert. Aber seine Eltern mussten ihn sein gesamtes Leben lang anlügen. Also das ist überhaupt kein gutes Beispiel. Mutterentbehrung führt bei Kindern, das ist durch hunderte von Studien gezeigt, durch Berichte von Kindern, die bei schwulen Männern, lesbischen Frauenpaaren groß geworden sind, zu Selbstmord versuchen, das ist Horror. Wenn sich Mädchen mit einer Rasierklinge hier ritzen und bluten, gucken sich die Bilder im Internet an. Tatsächlich spricht der überwältigende Teil der Studien zum Thema eine andere Sprache. Kindern von homosexuellen Paaren geht es demnach genauso gut wie denen von Hetero-Eltern. Das ist doch völlig lächerlich. Also, das kann jetzt so sein, aber wie ist das in 20 Jahren, in 30, in 40 Jahren? Wo sind diese Menschen dann? Und das ist das, was interessant ist. Und nicht, ob die sich jetzt da wohlfühlen. Es ist echt unwissenschaftlich einfach. Das Beispiel von der veganen Katze, weißt du, so, wir wissen beide, wer die Entscheidung trifft. Weißt du, so die Eltern sind verantwortlich für ihre Kinder. Und wenn die Eltern eben in so einer Gesellschaft leben und einen Schuss im Kopf haben, verbietet ihnen nichts mehr gesellschaftlich hinzugehen, zu sagen, ja, ich habe mein Kind einfach mal so mit 9 Jahren da jetzt hingestellt und zeigt ihn vor der ganzen Welt herum, ja, lass den halt auf Events hingehen und da schauen den halt erwachsene Männer zu, wie er da auf der Bühne tanzt, so. Dann zu sagen, hier, das ist irgendwie richtig weird, pädophil, irgendwie so, hä, das kommt nicht an, ne? So. Ja, ich weiß aber jetzt nicht, ob der jetzt auch von Homosexuellen irgendwie erzogen wird oder seine Eltern dann irgendwie rumspinnen oder so. Oder seine Single. Nee, aber das kann halt im Endeffekt politisiert werden, weißt du, dass dieses ganze homosexuelle Ding schon so politisiert ist. So, das ist das Problem. So ja, von. Also auf jeden Fall die ideale Umgebung für ein Kind ist auf jeden Fall bei seinen leiblichen Eltern. Und das ist halt eben auch klar. Also. Mhm. Ja. Die Staatsanwaltschaft in Kassel hat deshalb Anklage gegen Kutschera erhoben. Der Vorwurf: Volksverhetzung und Verleumdung Homosexueller. Die Studierendenvertretung der Uni Kassel hofft auf eine Verurteilung. Kutschera sei als Professor nicht länger tragbar. Er bringt solche Sprüche auch zum Teil in seinen Vorlesungen und das muss Konsequenzen nach sich ziehen. Und er redet über Biologie in seinen Biologievorlesungen, sowas aber auch. Ja, aber wie, das muss konsequent sein. Wie kann man in dem Alter schon so scheiße sein? Das dürfte dieselbe Reaktion sein, wie er in Amerika gekriegt hat, als er gegen die Religion so gekämpft hat, ne? Ja, also, weißt du, ich sag dazu halt einfach so, du hast einen Hebel, okay? Und dieser Hebel, der kontrolliert den Stiefel des Staates. Der wird auf die Gruppe treten, die du nicht magst. So, dann ziehst du den Hebel, trittst da drauf, cool. Dann machst du es, aber jedes Mal, wenn du es machst, wird der Hebel immer fester und immer ausgebauter und dann kommt eine Gegengruppe dran und verwendet denselben Hebel, um dasselbe mit dir zu machen. Und dann bist du ganz still. Also das, Mann, Alter. So etwas kann nicht unter Wissenschaftsfreiheit fallen, wenn man so aggressiv gegen Minderheiten vorgeht. Die Leitung der Uni Kassel hat sich inhaltlich von Kutschera distanziert. Moment mal, hat der irgendwo gefordert, hat er konkrete Maßnahmen gefordert oder sowas? Oder hat er einfach nur seine Meinung geäußert? Die Maßnahme ist halt, dass es zum Beispiel kein Adoptionsrecht gibt. Ne? Also, hat der Kutschera das zu entscheiden? Nee, aber... Ja, also dann Meinungsfreiheit. Ja, darum geht es ja gerade in dem... Ja, ja. In dem ganzen Ding, ja, dass sie jetzt ja quasi damit behaupten, so nach dem Motto, ja, das ist doch überhaupt gar nicht in Gefahr. Wobei ich mir einfach nur sage, der einzige Unterschied zwischen Kutschera jetzt im Moment und dem Bernd Lucke vor ein paar Wochen ist, dass sie da noch keinen wütend genügend Mob haben, der da rumsteht und den halt angehen will. Aber es ist auch alles nur eine Frage der Zeit. Ja, scheinbar nicht eine Frage von, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, weil die Entscheidung habt ihr ja wohl schon getroffen. Ja, nach Kassel will auch keiner, glaube ich, einfach zum Demonstrieren. Das. Sie bietet eine Ersatzvorlesung für Evolutionsbiologie an, damit niemand gezwungen ist, bei ihm zu studieren. Das finde ich auch so geil. Hetzer. Ja, ich meine, ja, das ist ja auch genau diese Amerika-Methode, wo sie sich darüber lustig gemacht haben, über Teach the Controversy, so nach dem Motto, wir lernen jetzt einfach Evolutionsbiologie und dann lernen wir noch, dass Gott alles Gott war. Das lernen wir jetzt und dann kann sich doch jeder aussuchen, was ihm gefällt. So ist doch dann das doch viel besser. Aber das Ding ist halt, dass da am Ende wieder der Steuerzahler für hinlegt, weil da muss eine Person mehr bezahlt werden für die Vorlesung. Und das zahlen ja wir, weil irgendwelche Heinis da es nicht aushalten, von Kutschera unterrichtet zu werden. Dann sollen sie an eine andere Uni gehen. Mann, oh Mann, echt. Was ist das für ein Titel von dem Video? Von wegen Meinungsfreiheit in Gefahr, was an Hochschulen alles gesagt werden kann. Ich meine, jetzt nochmal, um über die Sache nochmal zu reden. Also Also diese Leute sind doch angehende Wissenschaftler, und die haben jetzt einen Professor, der irgendwie 300 Veröffentlichungen irgendwie gemacht hat. Und die sind der Meinung, dass der nur Bullshit erzählt. Das ist doch super geil. Was Besseres kannst du doch eigentlich nicht wünschen als angehender Wissenschaftler. Da brauchst du ja jetzt nur ein Paper schreiben hier irgendwie, was dein Professor mit seinen 300 Publikationen widerlegt. Da kannst du doch einen super Namen mitmachen. Also die müssen doch eigentlich die Augen leuchten dabei. Ja, ja, und das ist ja auch ein Teil von der Menge von Konsequenzen, die sowas haben kann. Aber die Leute nehmen sich halt einfach die Konsequenzen, die halt einfach so richtig die unterste Schublade ist, ne, so Menschenexistenzen zerstört, anstatt halt irgendwie anders mit umzugehen, obwohl alle Reaktionen darauf eine Konsequenz ist. So, die wollen im Endeffekt, dass andere Leute, dass der Staat sich da jetzt einmischt, dass jetzt die Gesellschaft sich einmischt. So, das ist einfach so böse, Mann. Doch solange Kutschera nicht verurteilt ist, hat die Uni kaum eine Handhabe gegen ihn. Denn das Grundgesetz räumt Professoren besondere Privilegien ein. Professoren können sich auf die Wissenschaftsfreiheit berufen. Das ist ein besonders geschützter Raum, der von dem ständigen Dialog und auch Streit lebt. Das hat auch das Bundesverfassungsgericht gesagt. Hier soll der Staat und auch die Gesellschaft soll hier nicht regelnd eingreifen. So lehrt Kutschera unbeeinträchtigt weiter und plant schon den nächsten Aufreger. Ein Buch über Migrantenkriminalität aus biologischer Sicht. Es gibt toll integrierte einzelne Afrikaner. Aber in der Masse kann ich die Phänomene, die wir haben, die Verzweiflungstaten, die hohe Kriminalität, die Tatsache, dass diese Männer dauernd dann in die Psychiatrie kommen, ne? Liest man ja dauernd, das lässt sich alles auf komplexe biologische Sachverhalte, belegt durch hunderte von Veröffentlichungen, erklären. Mit anderen Worten, das wird noch richtig übel werden. Also, ich bin mal gespannt, wie lange das dauert, bis du den aus der Uni zerren. Ja, das erinnert mich so ein bisschen an die Geschichten, die die Crowd and T vor seinem großen Abdanken erzählt hat. Also der Typ stellt sich hin und sagt so 15% der Gesellschaft machen 50% der Straftaten, lol. So. Und alle verlieren den Verstand. Ja, vor allen Dingen, ich meine, auch die Sachen, die er gerade gesagt hat, ich meine, die haben es ja schon zugeschnitten, aber man merkt ja auch genau, worauf er hinaus wollte. Er hat was von psychischen Erkrankungen gesprochen. Und Verzweiflungstaten. Genau. Also das klingt für mich jetzt nicht gerade wie ein Hetzbeitrag. Das klingt eigentlich eher wie ein ARD-Faktenfinder, der uns belehren will, warum die das letzte Reinfahren in Weihnachtsmarkt nur ein Einzelfall ist oder was weiß ich nicht was. Ich will nur darauf hinweisen, ARD ist Teil des deutsch-öffentlichen rechtlichen Rundfunks. Wisst ihr Bescheid, ja. Das wurde gesponsert da von GEZ, ne? Toll. Ja, das letzte Beispiel, was wir jetzt noch haben, ist jemand hier von der Bundeswehr Hochschule, der Nachrichtendienstleute irgendwie ausbildet und der Meinung ist, wir sollten die Grenzen sichern. Also nicht die Grenzen sichern, oh nein. Also Nazis halt auch noch, ne? Idiotenspinner, Verschwörungstheoretiker, Nazi und Kutscherer. Unverschämtheit finde ich das. Wenn hier bleiben, dann bekommt ihr auf jeden Fall eine Integration in das Land. Das wäre der völlig falsche Anreiz. Lager für Flüchtlinge, um abzuschrecken. Ist jemand mit diesen Ansichten der Richtige, um Verfassungsschützer und Geheimdienstler auszubilden? Daran zweifelt auch der BND. Er ließ Wagners Buch juristisch prüfen. Ausreichende Belege für eine verfassungsfeindliche Einstellung fanden sich aber nicht. Also darf Wagner weiterlehren. Das Gerede hat von irgendwie der fehlenden so einen Ton von leider. Also war nix. Ja, jetzt kommt noch das Wichtigste, halt, das dämliche Fazit, was sie jetzt hier noch haben. Darf Wagner weiterlehren. Das Gerede von der fehlenden Meinungsfreiheit an den Hochschulen, es ist ein Mythos. Ja, genau, es ist absolut ein Mythos. Genau, du kannst dich auf dem Unicampus bewegen, kannst dich mit einem Transparent hinstellen, wo alles Mögliche draufsteht und niemand wird dich irgendwie da verbannen wollen, dich schlagen, dich angreifen, dich sonst irgendwie verfolgen, dich doxen, dich abfotografieren. Nö, findet nicht statt. Nein, das macht keiner. Es gibt überhaupt keine großen Verbände, die sich da zusammentun und Leute ausschließen aus der Gesellschaft, wenn sie was sagen, was nicht passt. Ja, nee, gibt's nicht. Meinungsfreiheit, ja, das ist, ja, die Uni ist genau dafür da, ja, es ist fucking safe spaces, Alter, nein, Mann. Ekelhaft, Alter. Was ist das für ein Beitrag gewesen, Mann, Chris, wieso? Ja. Also ich finde das vor allem deswegen sehr bedenklich, weil hier wurde nicht mal einmal der historische Kontext erwähnt, warum die Wissenschaftsfreiheit so eingerichtet wurde, wie sie eingerichtet wurde, wie es gesagt wurde. Keine gesellschaftlichen Eingriffe, keine politischen Eingriffe. Ja, es gibt ja sehr wenige Bereiche, die so abgegrenzt sind. Ja, ich sage einfach mal nur, es hat mal wieder was mit den Nazis zu tun. Ne? Weil die halt die Strukturen für ihre eigenen Zwecke genutzt haben und das will man halt verhindern. Wollte man verhindern, aber für mich hört sich der ganze Beitrag auch so an. Oh Gott, da gibt es ein Gesetz für leider, können wir das nicht ändern. So hört sich das Ganze für mich auch an. Ja, eben, es ist ein Riesengeheule darüber, aber wir alle genau wissen, wie es laufen sollte eigentlich. Das kommt da ja auch so durch. So, das ist ja auf jeden Fall Humbug und ich meine, bei dem ersten kann man es noch relativ easy sagen, auf jeden Fall auch diese Vermengung von diesen drei Geschichten, die meistens überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Ja, da hätte eine Genderprofessorin ganz gut reingepasst. Ja, ja super eigentlich, ja. Ne? Ja. Das ist so, meine Güte, ey. Ja. Mythos. Das ist ein Mythos sein soll, Alter. Nein. Und hier trommelt auf jeden Fall auch mal wieder. Es geht auch nicht nur um die Universitäten, hier ganz allgemein so um das, was man so sagen kann und ja, wie heftig da zurückgeschlagen wird sozusagen. Klar hat man kein Recht, dass irgendwie auf keine Widerworte oder so, aber das ist ja auch irgendwie nur verlogen, ne? Das ist völlig surreal, Alter. Uff, aber guter Beitrag, danke, Mann. Ja. Ja, Deutscher Richterbund zu Besuch beim Bundesverfassungsgericht. Genau, die Trommel trommelt immer weiter. Eine Delegation des Deutschen Richterbundes besuchte am 11. November das Bundesverfassungsgericht, und worüber sie da gesprochen haben, ist die Gefährdung des Rechtsstaats in Deutschland und Europa, die Grenzen der Meinungsfreiheit, insbesondere im Hinblick auf den Schutz von Funktionsträgern des Staates, sowie die Entwicklung der Richterbesoldung seit dem Grundsatzurteil des Bundesverfassungsgerichts. Aber ja, die Grenzen der Meinungsfreiheit, insbesondere im Hinblick auf den Schutz von Funktionsträgern des Staates, Richterbund und das Verfassungsgericht. Ja, wie gesagt, wenn mich Klarnamen auftreten musste, ist dann vielleicht auch, ja, kann ja vielleicht auch gefunden werden oder so. Dann verstehe ich eine gewisse Vorsicht schon. Okay. Gucken wir jetzt eben, ne? Nee, gucken wir nicht. Aber ich fand das schon interessant, was da so einige Leute von sich gegeben haben, muss ich sagen. Wir sehen das ja hier schon, AfDler haben das Menschsein verwirkt. Und das finde ich eine ziemlich harten Tobak. Zumal das von jemandem kommt. Der Lobo war übrigens auch da. Lobo, Dorothee Bär, Ralf Schuler von der Bild und noch ein Richter und ein Pianist, nämlich Igor Levit. Der Pianist engagiert sich gegen Rassismus, bekommt als Jude selbst häufig Hass zu spüren. Ich fühle mich nicht bedroht, ich fühle mich verpflichtet, sagt er. Eine Pflicht sei es, für ihn, sich für sein Land, seine Freunde, Frauen und Minderheiten einzusetzen. Und der gleiche Mensch sagt halt, in einem Tweet hat er wohl gesagt, und deswegen hat der Bild-Zeitungsmann ihn angegriffen, in dem Tweet hat er geschrieben, die AfD bestünde aus Menschen, die ihr Menschsein verwirkt haben. Ich weiß nicht, klingt das für noch jemanden irgendwie komisch? Ja, sicher. Levi konnte mit einem konkreten Beispiel. Er erzählt von einem AfD-Mann, der fälschlich behauptet habe, dass ein Mädchen in seinem Wahlkreis von einem Flüchtling vergewaltigt worden sei. Für ihn habe der AfD-Mann damit seine Ehre als Mensch verwirkt. Seine Ehre ist was anderes. Ja, aber irgendwie auch selbst das finde ich irgendwie so. Seine Ehre, aber als Mensch, also das klingt so ein bisschen nach die Würde des Menschen ist antastbar. Das ist ja nur noch eine Ratte, kein Mensch mehr. Ja, weiß ich nicht, was ist er denn dann, genau. Also, Entmenschlichung, klares Zeichen für Faschismus. Ne? Was wäre denn passiert, wenn er das Mädchen umgebracht hat? Wäre er dann immer noch ein Mensch, wenn er nichts Negatives gesagt hätte? Der Bildjournalist dagegen kritisiert den Blogger Lobo für dessen Aussage, Nazis dürfe man ruhig hassen. Ich würde einfach niemanden hassen, sagt Schuler. Die bissige Reaktion von Sascha Lobo, dann sind sie bei der falschen Zeitung. Ich hätte jetzt gedacht, dass der Bildreporter von dem Lobo vielleicht ausgeschlossen wird, aus dem Diskurs oder so. Ja, schlimm. Ja, das war das. Ach, Sibyl. Sibyl Schick belehrt uns, die Meinungsfreiheit ist immer die Freiheit der Rechten. Ist da Bescheid? Fuck, hat die noch niemand von Rosa Luxemburg gehört? Doch, bestimmt. Aber das Parfüm gefällt ihr nicht. Okay, Moment. Hat Sibyl Schick damit gesagt, dass sie selbst rechts ist? Weil ich meine, sie hat ja Meinungsfreiheit verwendet, um diesen Spruch zu bringen. Sie kann dich nicht hören. Ach nee, das ist eine andere. Sie kann dich nicht hören, sie hat AirPods drin, ja. Das ist eine andere. Aber nicht weniger unterhaltsam. Ja, es ist ja hier, ich habe die Freiheit, das einfach auszublenden. Haha. Also, ja, hast du. Aber du blendest dann halt Sachen aus. Das ist klasse. Das ist eine sehr erwachsene, sehr gute, fördernde Position. Das ist sehr gut. Naja, aber ich meine, das machen wir ja auch. Also wenn jetzt zum Beispiel die Ullemulle was sagt, wissen wir auch vorher, dass das jetzt nur Grütz kommt. Also ja, wir hören uns das zwar an, aber wir blenden es auch auf der Weise aus. Ja, das ist wie gesagt der Punkt. Also bin zwar weiterhin kein Freund des Bloggens, aber mich langweilen Begriffe wie Staatsfunk, Zwangsgebühren, Lügenpresse, System, bla bla, irgendwas. Wer die oder ähnliches benutzt, fliegt. Und nein, das ist keine Einschränkung der Meinungsfreiheit. Ich höre ihnen nur nicht zu. Ja. Tja, warum sollen die denn fliegen? Wäre es nicht besser, wenn die mit der Bahn fahren? Wegen Klimawandel und so? Ja, mit den... Also, so, ich habe eine Gruppe an Worten und bla bla bla. Ja, dann verwende doch die Twitter-Funktion und sei doch ehrlich damit, dass du halt eine Blockliste zusammenstellst und eine Filterblase haben willst. Mach doch. Ja, die sagt buchstäblich, dass sie so ein Safe Space Bällebad, wie sie es da bezeichnet, ne? So, das ist ihr gehört und so. Ja, toll, Dunja Hayali. Jeder hat die Möglichkeit, eine Blockliste zu erstellen von Begriffen oder von Leuten. Und da ist nicht irgendwie etwas, worauf man stolz sein kann oder zumindest sagen kann, ja, ich bin mitten in der Gesellschaft, ich blocke nur Sachen aus, das ist gut. Nee, komm, ist nicht gut. Das ist auch nicht gut. Frauen schreien und ziehen sich im Liebig, irgendwas da ist abgeschnitten, Liebigstraßprozess aus. Nee, was? Ja, genau. Ach so, ja. Und zwar war das in Berlin, wer hätte es gedacht? Da gab es in einem Haus einen Vertrag über 10 Jahre mit irgendwie so einer Initiative, auf jeden Fall für gewerbliche Nutzung eigentlich. Und da hat wohl so ein queer-feministisches Kollektiv irgendwie drin gehaust. Und die wollten diesen Vertrag jetzt halt nicht verlängern. Und die Damen sind aber der Meinung, dass sie da trotzdem weiter wohnen bleiben sollten. Und ja, haben sich halt in der Verhandlung, die es da jetzt so gegeben hat, ich weiß jetzt nicht genau, was da jetzt konkret irgendwie der Fall war, ob es jetzt darum geht, wer jetzt da irgendwie das weitermacht oder ob das jetzt strafmäßig irgendwie war, weil sie es noch besetzen oder irgend so ein Zeug, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht, aber auf jeden Fall gab es da wohl tumultartige Szenen, wo sich die Leute da irgendwie rumgekreischt haben und sich ausgezogen haben, wie hier halt steht. Und ja, Der ganze Sache musste dann unter Ausschluss der Öffentlichkeit weiterlaufen, weil die sich so da angestellt haben. Queer-feministische Kollektiv. Ich dachte, die Richter hätten sich angestellt und ihn die rausgeschmissen, oder wie war das? Ja, das haben die probiert, aber das war immer wieder gestört und dann haben sie irgendwann alle rausgeschmissen. Ja. Ja, der Herr Kohlhuber, dem einen oder anderen erinnert sich vielleicht noch an diese Geschichte beim G20-Gipfel, wo ja der, wie heißt der, Tim Pool, da von Antifa-Leuten irgendwie durch Hamburg gejagt wurde. Und das Ganze fing ja damit an, dass der Herr Kohlhuber die Lauren Southern da gesehen hat und dann irgendwie rausgetwittert hat, das sind hier die Identitären und schaut euch die mal an, so nach dem Motto. Und der durfte sich ja dann damals da auch für rechtfertigen, weil Zapp das Medienmagazin, den Clip gibt's leider nicht mehr. Ich habe den letztes Mal wieder gesucht, aber nicht mehr gefunden. Und ja, auf jeden Fall hat er jetzt hier irgendwie aufs Maul bekommen, irgendwie beim Fußball, weil der ist auch irgendwie beim Fußball irgendwie aktiv im rechte Szene überwachen und so. Und ja, irgendwelche Leute fanden ihn jetzt auch nicht so witzig. Haben sie ihn verprügelt. Ja, getreten halt, wie hier steht. Ne? Ja. Also finde ich jetzt auch nicht gut, aber... Nö, auf keinen Fall. Also Gewalt ist für den Arsch, aber warum geht er dann dahin, wenn sie ihm damit drohen? Okay, das ist irgendwie aber sein Hauptjob irgendwie. Also das war damals schon so, dass er irgendwie, also das ist irgendwie das, was er als Journalist irgendwie macht, die rechte Szene im Fußball irgendwie beobachten oder so. Okay. Ja, und da gibt es halt irgendwie solche Streitereien da natürlich. Also ich sag mal so, der Tim Pool hätte ihn garantiert nicht getreten. Die Lauren auch nicht, denke ich. Die ist zwar durch, aber ich glaube nicht gewalttätig. Ja, und das sind hier die Herrschaften von Reconquista Internet. Die treten zwar auch noch niemanden, aber was sie halt machen ist Accounts melden. Weil dafür haben sie ja irgendwie so eine Plattform. Oh ja. Oh ja. Hm. Mhm. Und dieser Account, da See Lazy Crypto, der hat sich auch gefreut gehabt, dass mein privater Account suspendiert wurde. So, ich war ja auf Twitter mit mehreren Accounts unterwegs, so, die wurden nacheinander suspendiert oder gesperrt. Ich habe neue gemacht und auf jeden Fall hat die hier das auch noch gepostet gehabt von ihrem Account, nachdem sie sich da gefreut hat, hier endlich bin ich dann suspendiert worden, hat die das gepostet, wo sie in insgesamt 200 Leute oder Beiträge halt, ne, gemeldet hat bei Reconquista Internet für die Hate Speech Meldeplattform da. Ja, liebe Grüße gehen raus an die Bubble, das ist ein kleiner Auszug. Ja, in den Kommentaren gibt sie halt zu, dass sie so 200 drin hat. Ob es stimmt, weiß ich nicht, aber ich meine, wir hatten bitteschön Zeit und da siehst du es 11.07 Uhr, ne, und dann bist du noch ganz unten durchgescrollt. Ist halt, ich meine, das ist automatisiert, natürlich kommt da so in einer Stunde rum, aber ja, einfach stolz drauf zu sein, das wie so eine Trophäe zu präsentieren, so richtig pervers und Leute zu haben, die das auch noch beklatschen und klasse finden, so überhaupt unreflektiert wie sonst was. Was ist das für ein Account? Ach, das ist hier eine alte Bekannte. Oh, ich bin gerade abgelenkt. Ich glaube, die Ferraris haben sich gegenseitig abgeschossen, wenn ich das richtig sehe. Oh mein Gott, was ein Schwachsinn. Ja, diese Tante hier, ein bisschen hoch noch, bitte. Die kennen wir auch schon, die Frau Hatin Juice, wenn man böse wäre, könnte man sagen, das heißt Hatin Juice, aber das hat sie auch schon zurückgewiesen, das hat also damit nichts zu tun. ja, hier geht es halt darum, der Don Alfonso hat uns allen bekannt als konservativer Journalist, hat halt gesagt, dass er empfiehlt, Menschen zu blocken, weil die ihn nämlich eben so ihm folgen und dann halt ihn überwachen und alles melden, was sie halt irgendwie anstößig finden. Und hier diese Dame regt sich halt drüber auf, dass der Don Alfonso das macht. Und liegt es daran, dass ich seine Namensvetterin bin, sagt sie wegen ihrem blöden Namen da oben, oder eine Kombi aus allem? Er versteht wohl noch immer nicht, wie viel Macht und Verantwortung er hat und wie viel Tragweite sein Handeln. Und der Alex Urban, den der Don Alfonso zu blocken empfohlen hat, weil er ein Denunziant sein soll, der setzt seit Jahren da an, wo viele Politiker innen und soziale Netzwerke innen gepennt haben. Er verteidigt die Demokratie und das Grundgesetz und kämpft aktiv gegen Hass im Netz. Ein Block gegen ihn ist zu empfehlen, gegen ihn zu empfehlen bedeutet nur, dass das genau das eigene Geschäftsmodell ist. Ja. Und ja, wer sich das anschauen will, sollte mal beim Don auf Twitter vorbeischauen. Da gibt's interessante Auseinandersetzungen im Moment. Und als nächstes haben wir dann gleich nochmal diesen Herrn Urban, von dem die Rede war, glaube ich, wenn du das so genau. Spannende Methodik, mich indirekt zum Troll abstempeln, dann blocken, aber über den Screenshot seine 30.000 Follower womöglich auf mich hetzen, ohne dass es überhaupt den befürworteten Meinungsaustausch gab. Und darunter ist halt der Original-Tweet vom Don, achtet ein wenig darauf, wer euch folgt und schiebt denen einen Riegel vor. Bei mir gab es gestern wieder Serienmeldung von 10 Beiträgen in der Hoffnung, irgendwann würden die Überwacher hier schon weich werden. Und dann unten drunter ist, glaube ich, noch ein bisschen Rechtfertigung. Ja, was er da in seiner Bio drin stehen hat, ist Administrator der Facebook-Gruppe Ich bin hier, glaube ich, und Autor beim Volksverpetzer. Genau. Das ist der Volksverpetzer. Genau, das ist der Volksverpetzer. Oh Gott, wo habe ich das hier? Na. Ja, genau. Also hier geht es um den Herrn Pertsch, den wir hier oben sehen. Sebastian Pertsch, wir kennen ihn aus Erfolgen wie Idiot, Pfeife, Schwachkopf. Das macht er nämlich in letzter Zeit. Jeden, der ihn kritisiert, belegt er mit Beleidigungen, die halt so niederschwellig sind, dass im Endeffekt Twitter oder auch die Polizei dem nicht nachgehen würden, aber er, auch er arbeitet sich am Don Alfonso ab, angestachelt vom AfD-Fanboy Don Alfonso, was ich schon mal völlig lächerlich finde, ne? Weil der ist alles, aber kein AfD-Fanboy. Aus dem Axel Springer Verlag, ja, aus dem anderen habt ihr ihn ja rausgemobbt, ernte ich seit dem Wochenende einen riesigen Shitstorm aus der rechten Szene und werde vorrangig auf Twitter verbal angegriffen, beleidigt und mit Hass und Häme überzogen und auch bedroht. Das heißt, der Kerl setzt sich hin, beleidigt die ganzen Leute und ja, fühlt sich dann halt im Recht, sich noch hinzustellen, zu sagen, hier wird ein Shitstorm gegen mich gestartet. Ja. Wenn ich aber halt den Leuten sage, irgendwie Affe, Idiot, Schwachkopf, dann ist das halt praktisch seine Kunst, weil er weiß ja, rechte Neonazis, EU-Feinde, Rechtsradikale und Rechtsextreme schrecken nicht vor Morden und Gewalt zurück. Immer noch von Rechtspopulisten zu sprechen, verharmlost ihre Intention, die Zeiten der Euphemismen ist vorbei. Die große Mitschuld am Hass trägt allerdings auch Twitter, denn das Verhalten von gemeldeten Inhalten ist wenig überraschend mangelhaft und oft nicht im Einklang mit deutschen Gesetzen und nicht mit den Nutzungsbedingungen von Twitter. Affe, Idiot, Schwachkopf, Depp, Trottel und so weiter und so fort. Wer sind diese rechten Trolle? Das weiß er auch. Wer sich die Accounts ansieht, wird schnell fündig, muss keine 3 Sekunden suchen, um herauszufinden, wes Geistes Kind sie sind. Nicht selten tarnen sich die Hater mit Emojis hinter ihren Fake-Namen. Der Judenstern, die Regenbogenfahne oder die Europaflagge sollen zunächst ein anderes Bild vermitteln, während parallel gegen Juden, Homosexuelle und Europa gehetzt wird. Gähnend langweilig und billig. Die Deutschlandflagge, während sie den Staat am liebsten abschaffen wollen, sind ebenfalls simple Merkmale. Bios sind inhaltlich häufig schwachsinnig. Profil- und Titelbilder einfach gestrickt und zusammengeklaut. Klug und kreativ sind sie selten. Schließlich reicht ein Blick in die neuesten Tweets aus. Das ist alles ziemlich unprofessionell, wenn man sich tarnen möchte, und ziemlich dumm, wenn man es nicht möchte. Ich weiß nicht, macht das für euch Sinn, was er da sagt? Für mich nicht. Ich erkenne auch keinen so richtig, ne. Meine Taktik ist der Angriff, präziser gesagt Reaktion als beste Verteidigung. Mein Eindruck ist nämlich, dass zu viele Twitter-Nutzer nur noch blockieren, wenn sie von solchen Trollen attackiert werden oder wegschauen, wenn andere angegriffen werden. Ich werde niemals müde, mich gegen Fremdenfeindlichkeit in jeder kleinen und großen Form zu engagieren. Sei es im Supermarkt, in der U-Bahn oder sonst wo. Ich kann es mit meinem Gewissen nicht vereinbaren, die Achsel zu zucken und daneben zu stehen. Aber solche Kriterien auspacken, wie. Ich muss mir gerade vorstellen, wie der im Supermarkt steht und alle Leute anbrüllt. Schwachkopf, Affe. Meine Taktik besteht nun darin, auf jeden zu reagieren, um deutlich zu signalisieren, was ich von dem Schwachsinn halte. Meist mit einem dem Anlass entsprechenden Pfeife, Idiot, Schwachkopf oder Trottel. Grenzwertig, klar, aber immer nur als Reaktion und für die Gemeinheiten absolut angemessen. Die dezenten Beleidigungen gegen die AfD-Fanboys sind natürlich bewusst von mir gewählt. Einerseits reichen sie nicht aus, dass Twitter aktiv wird, und sie reichen auch nicht aus, dass eine Anzeige bei der Polizei Erfolg hätte, beziehungsweise dass das juristisch ernsthaft weiter verfolgt wird. Und natürlich würden sich die rechten Nazis auch nie aus der Anonymität trauen, um ihn anzuzeigen. Es gibt inzwischen, ich glaube, ich hatte das letzte Woche sogar eingereicht, es gibt schon jemanden, der gegen ihn eine Anzeige gestellt hat, also mal und wegen der aufstachelnden, aufhetzerischen Tweets von Don Alfonso, Halaschka, haha, Stager BN, Frankie, haha, Stefanolix und Ex-Grüne und anderen habe ich mittlerweile Morddrohungen erhalten, dank der aufstachelnden Tweets. Okay. Das ist kein Spaß oder Quatsch, auch wenn sie stets beschwichtigen und von ihrer Schuld ablenken. Auch hier werden sie wieder Ausreden finden. Unglaublich. Seine 5 Lieblingsbeleidigungen. Ich hätte rote Haare, ich hätte Übergewicht, ich solle nach Afghanistan, ich würde beim Staatsfunk oder ÖR arbeiten, ich hätte Tourette. Oh, unglaublich, wirklich. Irrelevant eigentlich, der Typ. Außerdem werden seine Webseiten natürlich angegriffen und so weiter und so fort. Also die Androhungen oder Umsetzungen gegen mich juristisch vorzugehen sind typische Einschüchterungsversuche, die an mir abprallen. Bla bla bla bla bla bla. So ein Held, aber die ganze Zeit nur mi, ne? Mann, Mann. Idiot. Das ist hier aus der Schweiz. Da soll es jetzt ein neues Diskriminierungsverbot geben gegen Homo- und Bisexuelle, wie hier steht. Und ja, man meint, das machen zu müssen. Und diverse Leute glauben jetzt natürlich, dass sie dann in Zukunft nichts Böses mehr sagen dürfen über jemanden von dieser Gruppe. Es gibt kein Problem mit Meinungsfreiheit in der Schweiz. Halt so ein Problem gibt. Ja, weiß man nicht. Ich weiß noch nicht, wie wahrscheinlich das ist, dass das durchkommt. Ich kenne mich ehrlich gesagt jetzt mit den Machtverhältnissen in der Schweiz nicht so aus. Aber die hatten doch gerade erst letztens eine Wahl, wo, glaube ich, die Grünen auch ganz viele Stimmen hatten, oder? Ich bin mir nicht sicher. Ja, jetzt haben wir keine Schweizer Zuschauer jetzt mehr nach heute. War das Schweiz oder war das Österreich? Ich glaube, das war in der Schweiz auch. Oh, ich weiß es gerade auch nicht. Ja. Kommt in die Quellen. Das war ja auch sehr interessant. Es gab vor ein paar Wochen, Monaten mal diesen Fall, wo hier ein Bundeswehrsoldat mit, ich glaube, türkischen Wurzeln hier angegriffen wurde in Berlin und angeblich sollen die Angreifer gesagt haben, diese Uniform darfst du nicht tragen oder so, weil du ein Ausländer bist. Und wie man jetzt hier lesen kann von der Staatsanwaltschaft hier aus Berlin, schreibt die, das Ermittlungsverfahren ist eingestellt worden, weil durch aufwendige Ermittlungen Widersprüche in den Angaben des Soldaten nicht aufgeklärt werden konnten. Es besteht der Verdacht, dass der Angriff vorgetäuscht worden ist. Ein Verfahren gegen den Soldaten wurde eingeleitet. Also ja, jetzt ermitteln sie auf jeden Fall, dass diese ganze Geschichte nicht stattgefunden haben soll, dass er sich das ausgedacht hat. Warum? Um sie wichtig zu machen? Was? Bestimmt, ja. Also heutzutage, ne, mit so einer Geschichte kommst du ja gut in Buzzfeed, ja. Bento, unter der Überschrift Gerechtigkeit, kannst du auch da bestimmt reinkommen, also... Ja, dieses hier ist ein Artikel aus der Achse des Guten vom Kolja Sydatis, der auch, glaube ich, der Chefredakteur vom Movo-Magazin ist. Und da geht es um Halle, das ist auch schon ein paar Wochen alt, aber ich glaube, wir hatten da damals nicht drüber gesprochen, ich weiß es zumindest nicht mehr. Und ja, was ich hier halt so ein bisschen, also es geht halt um die Chans und den ganzen Kram. Und hier wird halt auch Gamergate erwähnt. Es ist auch nicht komplett verkehrt, was hier halt steht. 2014 war Fortran zum Beispiel ein Vernetzungswerkzeug für die sogenannte Gamergate-Bewegung, obwohl das schon wieder nicht so richtig ist, weil Fortran, da wurde es ja ziemlich unterdrückt mit der Gamergate-Geschichte. Deswegen sind die Leute ja auch zur A-Chan abgehangen und auf jeden Fall junge, zumeist männliche Gamer wehrten sich gegen Versuche von Journalisten, Sozialkritikern und Games-Publishern, die Videospielkultur einer progressiven feministischen politischen Agenda zu unterwerfen, das ist richtig. Was zunächst wie ein legitimes Anliegen erschien, verkam jedoch schnell zu einer enthemmten Belästigungskampagne gegen prominente Frauen in der Spielebranche. Naja, also jetzt nicht von Gamergate, weil ich meine, du hast es ja hier auch erwähnt, die Chan-Kultur und irgendwie B-Board und solche Sachen, das waren ja im Prinzip die Akteure, die da beide Seiten halt belästigt haben. Und jetzt nicht GEMA geht, Herr Sydatis. Ja, und er beruft sich hier auf jeden Fall, und das ist halt auch der Grund, warum er zu diesen ganzen Sachen kommt, er beruft sich hier die ganze Zeit auf dieses Buch von der Nägel. Ja, wie heißt es? Also es ist nicht die digitale Gegenrevolution. Ach, wenn doch, der Ebel so heißt es auf fehlt. Deutsch. Ach so, so heißt es auf Deutsch wahrscheinlich, ja. Ja, aber das ist leider nicht von unschätzbarem Wert, Herr Sydatis, weil ich fand dieses Buch von der Nägel, was ich auch gelesen habe, fand ich sehr schlecht. Fand ich kulturkampfmäßig geschrieben, also wieder mit gut gewählten Worten, Nebelkerzen geschmissen, so Sachen, dass man mit der Christina Hoff Summers irgendwie was erzählt davon, aber dann halt nichts irgendwie Vernünftiges da bringt von der, Und lauter solche Dinge. Also bei ganz vielen von diesen Sachen hatte ich enorme Bauchschmerzen, auch von dieser Beschreibung von Anita Sarkeesi, in diesem Buch drin ist. Es geht alles halt so in die Richtung, so nach dem Motto, so eigentlich ist es ja doch alles richtig mit der Identitätspolitik und diesem Zeug. Und da sind ja nur diese ganzen hier aufgestachelten Leute, die dann irgendwie ja, da dann irgendwie durchdrehen und so weiter und so fort. Und die Tante gibt ja auch selber zu, dass sie Marxistin ist. Und ich meine, allein, wenn ich diesen nächsten Absatz da lese, Transgression, Nonkonformismus und Respektlosigkeit, schreibt Nagel, gelten heute als politisch links und werden vor allem mit der Gegenkultur der 60er Jahre in Verbindung gebracht. Tatsächlich seien diese Qualitäten doch äußerst ideologisch flexibel. Für Nagel verkörpert die Chan-Kultur einen transgressiven Stil, den der französische Marquis de Sade im 18. Jahrhundert mit seinem gewaltpornografischen Roman begründet habe. Ja. Nietzsches Verachtung der Sklavenmoral, die Pariser Avantgarde, der Surrealismus, der 68er-Slogan Verbieten ist verboten und die männlichen Wutfilme der 90er wie American Psycho oder Fight Club seien Teil dieser Tradition, die die unbedingte Befreiung des Individuums von allen moralischen Beschränkungen zelebriere. Hast du Fight Club nicht verstanden oder was? Oder American Psycho? Oder Nietzsche? Marquis de Sade? Chance? Irgendwas? Warum liest man ein Buch von einer Frau, die nicht auf dieser Welt ist, sozusagen? Die ist halt komplette Ideologin und die macht auch nicht mal ein Hehl daraus. Und so ist dieses Buch auch geschrieben. Also ich fand's ätzend. Und ich habe auch keine Ahnung, weil sogar Sargon hat es irgendwie gelobt, dieses Buch von der. Und der soll es eigentlich auch besser wissen. Also ich habe es echt nicht verstanden. Und das ist halt so eines von diesen Dingern, wo die Leute jetzt halt drauf zeigen können. Da wird das halt auch behauptet, das ganze Ding, was er da vorhin geschrieben hat, dieses mit GEMA-Gate da irgendwie, dass das ja auch, also sie schreibt halt schon, dass es da auch um Kritik ging und so, nicht nur um Hass, aber dass es halt ein Hass umgeschlagen ist und so. Das meint sie halt da. Und es ist halt alles so verkürzt, dass sich da ja kein richtiges Bild irgendwie ergibt. Und fand ich auch. Eigentlich war der Versuch war ja ein netter Ansatz sozusagen, da mal reinzugehen und als Unbedarf da reinzugucken, aber es hat nicht so richtig geklappt, ne? Ja, würde ich auch. Ja, es ist auf jeden Fall mal wieder so ein Ding, ne, hier von so Leuten wie Axel des Guten, Novo Magazin, haben wir ja auch ziemlich häufig hier gute Sachen halt eben dabei gehabt, aber wenn die halt so einen Krempel hier schreiben, dann muss man halt auch drüber reden, ne? Also, das ist halt leider, ja, die Leute verlassen sich auf irgendwelchen Kram und so ist das normal. Also es sind auch alles keine Helden und die gucken auch nicht selber nach, sich die Sachen selber an, sondern das ist dann auch nur irgendwo, was man irgendwo gelesen hat und so. Ja, schade, schade. So ist das halt. Ja, nur wenn du in so ein Thema recherchierst, dann hast du es ja nicht gleich durchdrungen damit sozusagen. Also ist auch nicht so einfach. Halt. Ja, vor allem sich immer darauf zu verlassen, was andere Leute irgendwie behaupten. Ach ja. Ach ja, wenn ich an Wales denke. Ja, dann kommt mir dieses Bild in meinem inneren Auge, ja. Genau, ach, das ist Opex. Ja. Sie hat so ein schönes Lächeln. Ich weiß nicht, was du willst. Ich glaube, das ist ein Mann. Könnte sein, ja. Wer weiß es. Das ist auf jeden Fall toll, so eine walisische Regionalpartei, irgendwie sowas wie die CSU von Wales wahrscheinlich. Also, obwohl ich jetzt nicht weiß, ob die jetzt konservativ, progressiv, was auch immer sind. Aber die gibt es halt in Wales, in Großbritannien und ja, Wales ist scheinbar eine Frau mit Kopftuch. Oder beziehungsweise ja. War ja noch nicht mal nur mit Kopftuch, sondern mit einem kompletten Niqab, ne? Also wo nur die, yep, nur die Augen rausgucken. Also, ja, aber das ist schon haram, weil ich kann ihre Augen sehen. Sie bezeichnen sich selbst als sozialdemokratisch und Wales nationalistisch. Okay. Also sie darf das, okay? Sie darf das. Aber wenn das irgend so ein anderer Typ ist, der sich halt eben nicht so wie sie anzieht und halt nicht sie ist, ne, das ist dann aber Nazi. So. Nationalismus böse ist, sei denn es machen die Regierung. Ja, das ist ja so ein regionaler, die sind offensichtlich auch so eine Unabhängigkeitspartei, die wie bei den Schotten halt so eine mehr Föderalisierung und Autonomie für die einzelnen Teile des United Kingdom. Ja. Ja. Wenn ich an Wales denke ich auch an Islam, also. Ja. Wenn ich an Wales denke, denke ich an den Grünen Parteitag. Wenn ich an Islam denke, denke ich an Wales. Gemein. Das war gemein, aber ich, Entschuldigung, es wurde so viel Quatsch geredet. Ja, keine Ahnung, diese Seite hier lädt sich wohl irgendwie nicht, die hatte sich aber schon mal geladen und das ist auf jeden Fall CDU-Politiker inklusive Herr Spahn haben sich darüber beschwert, dass diese Rechtsstaatskampagne, die ihr sicherlich schon gesehen habt, weil die, ach, da ist es doch, Rechtsstaat und Demokratie sind wie Zwillings... Jetzt ist wieder weg. Zwillingsgeschwister wohl gelöscht wegen Hass. Auf jeden Fall Herr Masiak auf dem Plakat, um den Rechtsstaat zu stärken. Und die CDU-Politiker haben gesagt, dass das ja, ja genau, für beide stehen wir deutsche Muslime mit Herz und Verstand ein, sagt Herr Masiak, Vorsitzender des Zentralrats der Muslime in Deutschland. Und die Herrschaft von der CDU haben halt darauf hingewiesen, dass ja diverse Verbände von Herrn Masiak, die da organisiert sind in diesem Dachverband Zentralrat der Muslime in Deutschland auch unter Verfassungsschutzbeobachtung stehen und wegen Muslimbrüderschaft Nähe und dass das deswegen halt eben ja ein ziemlicher Fauxpas, eigentlich ganz schöner Skandal ist, dass man sich ausgerechnet so jemanden als Aushängeschild von einer Kampagne nimmt, die für den Rechtsstaat werben soll. Und das sehe ich haargenau so. Also unglaublich eigentlich, dass so jemand, der an DTIP, an den DTIP Marionettenfäden hängt. Ist das so? Schon wieder die Frau Weißmann. DTIP ist doch nochmal was anderes, glaube ich. DTIP ist jetzt bei ihm nicht drin, glaube ich. Mhm. Weil die sind ja eigentlich die Größten. Und das, was er vertritt, ist ja nur so ein kleines, ist ja nur so ein Paar. Und ich glaube, DTIP ist bei ihm jetzt nicht drin. Aber dafür alle mögliche andere Scheiße natürlich. Ja, genau, die Frau Weißband sagt, weil ein Türkenwitz eine der Waffen ist, die Türken von Gleichberechtigung abhält, weil er Klischees bedient. Okay, Boomer bedient auch Klischees, aber eben nicht gegen eine benachteiligte Gruppe. Es ist bestimmt nicht feinfühlig oder nett, aber keine Unterdrückung. Wisst ihr Bescheid? Das ist Altersdiskriminierung. und noch eine Frage, gibt es eigentlich auch türkische Boomer? Nee, sind die dann doppelt diskriminiert oder hebt das eine das andere aus? Es gibt nur Young Turks, weißt du doch. Dann hätte ich gerne mal einen Türken gesehen, der durch einen Witz jemals um ein ihm eigentlich zustehendes Recht gebracht wurde. Ist eine gute Gegenfrage. Aber gut, da kommt dann der übliche Blödsinn. Ja, die gesamtgesellschaftliche Strömung. Ja, Normalisierung, bla bla bla. Die Leute finden dann kein Haus und keine Wohnung. Nix. Die Leute sind halt auch einfach zu doof, einen Witz von der Realität zu unterscheiden. Kennen wir ja. Weil vierdimensionaler Kolonialismus, ist das auch ein Witz hier? Vierdimensionaler Kolonialismus? Der Herr Sixtus ist sowieso generell ein Witz, ja. Aber ein Scherzkeks vor dem Herrn. Das war noch besser, ja. Daraus wiederum folgt, Doppelpunkt, PKW-Verkehr ist nichts anderes als vierdimensionaler Kolonialismus. Das Land der Ureinwohner der Zukunft wird von den heutigen Kolonialherren im Vorhinein ausgeplündert und geschändet. Die Zukunftsbewohner haben keine Lobby. Niemand hört ihnen wirklich zu. Wisst ihr Bescheid? Die Ureinwohner der Zukunft, meine Damen und Herren. Die Ureinwohner. Was ist denn Fridays for Future? Wenn nicht die Lobbygruppe der Zukunftsbewohner. Die Ureinwohner. Hört denen wirklich keiner zu? Der Zukunft. Und das bedeutet, unsere zivilisierte Existenz basiert auf Unanständigkeit. Das Leben auf dem Land etwa, das in seiner heutigen Form praktisch nur mit PKWs möglich ist, könnten wir so nicht mehr weiter praktizieren. Hast du den Arsch wenn wir moralisch anständige Menschen wären. Hast du den Arsch offen? Warte, und obendrein, okay, der ist noch nicht fertig, okay? Sollen die Leute aus den Städten auf die Felder pendeln, Mario? Nein, Moment. Schick doch mal Facebook from us, okay, warte. So, und obendrein, PKWs sind nur ein Aspekt des vierdimensionalen Kolonialismus. Fleischkonsum, Flugreisen, Kohlestrom und noch vieles mehr ist letztlich nichts anderes als natives, ein paar Glasperlen in die Hand zu drücken und dann ihr Land zu verwüsten. Wir sind ganz schön scheiße. Das heißt Natives, OPEX. Ach so. Ja, das sind die nicht-digitalen Natives. Ach so, ach, der verwendet ein Wort, was nicht mal deutsch ist, okay. Die zukünftigen Ureinwohner, OPEX. Denk immer an die zukünftigen Ureinwohner. Cool, also... Wir machen alle Dörfer platt und siedeln die Menschen in den Slums an den Rändern der Städte an. Oder was? Also wenn ich so wie bei Judge Dredd. Also, ja. Fleischkonsum ist eine Dimension, habe ich jetzt gelernt. Cool. Klar. Also wenn er mir hilft, eine vom Staat finanzierte GF zu bekommen und ich dann mein Memfeld pachten kann, bin ich okay damit. Ja, genau, komm. Tja, Fleischkonsum ist eine Dimension. Das hat er wahrscheinlich bei Rick and Morty gelernt, würde ich mal tippen. Kohlestrom ist auch eine Dimension. Mario Sixtus ist auch eine Dimension. Ja, ganz nee, kein Wunder, dass es da 12 oder 15 Stück davon gibt. Ne? Von Mario Sixtus ist aber eigentlich sehr eindimensional, wenn man genau hinguckt. Mario Sixtus ist ein eigenes Horizont, würde ich sagen. Ach, ja. So wie in dem Film, gell? Wisst ihr was? Die Demokratie, ne? Die ist ja nicht tot, die lebt ja noch und die soll weiterleben. Und das Problem ist halt, weißt du, wenn der Staat halt nicht genug Geld gibt, so, dann müssen Initiativen halt abgelehnt werden oder eingestellt werden. Und ohne Spaß, da sind schon wichtige Sachen dabei, zum Beispiel die Initiative Exit, die halt Nazis hilft, aus der Szene auszutreten und sie halt resozialisiert in die Gesellschaft. Die machen auch ihren Job und das ist gut. Aber hier geht es eher darum, dass 8 Millionen Euro jetzt weniger an Demokratie leben gegeben wird und sie im Endeffekt von 115 Millionen, die sie haben, halt 8 Millionen weniger bekommen. Ja, also, Moment mal, war es nicht so, dass sie die 8 Millionen Erhöhung nicht bekommen haben, also weiterhin genauso viel wie vorher? Vorher haben sie ja irgendwie 200 Millionen gekriegt und jetzt kriegen sie unter 200 Millionen. Also es ist schon weniger geworden, aber es ist auch nicht viel weniger geworden. Okay. Ja. Aber ja, scroll mal. Das waren 120 Millionen. Außerdem. Wieso 200? Ja, das waren irgendwie, ich wusste nicht mehr genau wie viel, aber jetzt sind es auf jeden Fall unter 200 und deswegen ist es halt weniger geworden. Außerdem hat sich aber Frau Giffey damit gebrüstet, dass sie aber dafür die Zusage irgendwie erhalten hat, dass diese Förderung in den nächsten Jahren jetzt nicht mehr angepackt wird, quasi dann schon gesetzt ist. Meinte sie. Ja, die schreiben das irgendwie fest bis Mitte der nächsten Legislatur oder so, ne? Naja, eigentlich muss der Haushalt ja jedes Jahr wieder neu verabschiedet werden. Also eigentlich kannst du das nicht festschreiben. Aber es ist wahrscheinlich so ein Kuhhandel, falls halt die große Koalition weitergeführt wird, dass sie dann halt den Zusage von den Regierungsparteien quasi hat, dass das weiterhin so werden kann. Ja, also 1000 Initiativen haben sich beworben. Ja, die Großteil davon musste abgesagt werden. Unter anderem auch Amadeo Antonio Stiftung musste eine Location schließen. Und das hatten wir auch ein paar Streams vorher schon gehabt. Aber ich frage mich immer, was die CDU dafür bekommt, sozusagen. Wenn die SPD was bekommt, dann wollen die auch was haben, sozusagen. Ja, weiß man nicht so genau, ne? Das steht dann in irgendeinem Gesetz drin hinterher. Macht Kanzlerposten, reicht doch. Ja. 2018 wurden 237 Milliarden Dollar für Digital-Werbung halt ausgegeben, für digitale Werbung. Und hier Überschrift, die Dotcom-Bubble ist, also die neue Dotcom-Bubble ist hier. Es ist so Online-Werbung. Aha. Ja, es geht um den Online-Werbemarkt. Der Online-Werbemarkt ist gerade komplett am explodieren, weil die großen Marketingunternehmen begriffen haben, dass die Metriken, die verwendet werden, um Zahlen zu rechtfertigen, nicht funktionieren. Das, was immer gesagt wird mit Unique Site Visitors, Unique Clicks und diese ganzen Metriken, die sind halt alle, ja, die stimmen halt alle nicht zu. Und es gibt genug Studien, die nachweisen, dass Online-Werbung nicht in der Art und Weise funktioniert, wie sie von den großen Werbefirmen, Facebook, Google und ja, anderen, die halt die Werbung direkt weiterleiten, vertrieben wird, angepreist wird. In diesem Artikel gibt es ein sehr schönes Beispiel von einem, der in der Branche in mehreren Unternehmen gearbeitet hat und halt ein Beispiel nennt, ich meine, das ist an sich schon klar, ja, aber das soll mal die Marktlogik ein bisschen darstellen. Google hat Geld dafür genommen von eBay, Facebook, Amazon, allen anderen Leuten, dass wenn Leute eBay bei Google eingeben, dass eBay als erstes da steht mit einem gesponserten Link und dann klicken die Leute auf den Link und dann kommen die zu eBay. Und dafür hat eBay bezahlt. So. Allerdings, dann der den Artikel geschrieben hat, der hat dann ein Experiment gemacht. Was passiert denn, wenn eBay nicht dafür bezahlt? Ja, die Leute tippen weiterhin eBay ein bei Google, anstatt www.ebay.com oder .de einzugeben. Ich denke mal, die meisten machen das so. Und tja, eBay ist immer noch auf Platz 1 der Suchergebnisse, ohne dass sie dafür bezahlt haben. So, das nur um zu verdeutlichen, wofür die Leute tatsächlich gezahlt haben. Die haben dafür bezahlt, dass da ein extra Link war und haben hunderte von Millionen pro Jahr dafür bezahlt. So, ja, und in anderen, diese Banner-Ads und so, die kennen ja viele Leute und im Artikel sind noch ein paar andere Beispiele genannt, wer sich dafür interessiert. Aber der Punkt ist halt der, dass die ganzen Infrastrukturen, die aufgebaut sind, ja auf die Werbeeinnahmen angewiesen sind. Die werden ja alle schon defizitär betrieben, mit der Aussicht, dass irgendwann halt da die Werbebudgets halt so hoch sind, dass sich das lohnt wirtschaftlich. Ja, aber es sieht jetzt so aus, dass es nicht der Fall sein wird. Und wir sehen halt immer mehr Reaktionen von Unternehmen, dass die einerseits andere Geldquellen suchen, dann ihr Geschäftsfeld ausweiten. Ja, da kommen vielleicht gleich noch ein paar andere Artikel dazu. Also generell das Werbemodell auf großer Ebene funktioniert nicht mehr. Und das haben die Leute in den Unternehmen auch verstanden. Und die Werbebudgets, die werden extrem abschmelzen. Und das sind halt Milliardenmärkte. Und weiterhin ist es ja so, ein sehr wichtiger Aspekt ist ja, dass die Unternehmen diese Werbegelder vielleicht nicht mehr an Werbeagenturen weitergeben werden, aber weiterhin müssen diese Unternehmen sehr viel Geld für Werbung ausgeben, weil sich das lohnt, weil das ja Werbungskosten sind, die sie steuerlich absetzen kann. Und das ist halt Teil der Mischkalkulation von den Großunternehmen. Deswegen die Werbebudgets von den Unternehmen, die werden gleich bleiben. Nur die Frage ist, wohin wird dieses Geld in der Zukunft fließen? Das ist noch nicht so ganz klar. Ja. Und deswegen, das ist der einzige Grund, warum das Modell überhaupt noch weiterhin funktioniert, weil die Unternehmen halt weiterhin in diese alten Werbetöpfe das Geld bezahlen, weil sie die Aufwendungen brauchen, weil sie sonst mehr Steuern zahlen würden. Und sobald die ein neues Modell gefunden haben, dann, ja, kracht alles zusammen. Ja, vielleicht ist es doch schon weniger geworden. Das ist jedenfalls so ein bisschen mein Gefühl. Ich hatte so eine ähnliche Meldung schon mal auch gelesen vor, ja, so anderthalb Jahren oder so, als es bei YouTube so losging mit dem Advertiser-Problem, mit den Monetarisierungsproblemen und so. Da habe ich sowas ähnliches schon mal gelesen, ja, dass das irgendwie abgezogen würde. Kann ich mir schon vorstellen, dann, wenn es nicht funktioniert, dass man eben woanders hingeht, ne, klar. Ja, es kommen da halt noch so ein paar andere Sachen dazu, sowas wie Inklusion, Jugendschutz und sowas, was in Amerika früher nicht so eine große Rolle gespielt hat, was Internet und Werbung angeht. Nur im Fernsehen, aber die Regeln, die halt fürs Fernsehen galten, die werden jetzt auch aufs Internet drüber gedrückt. Im Prinzip ist das so ein bisschen Empfehlungsmarketing und das funktioniert vielleicht einfach nicht in allen Ländern so gut. Also ich glaube, in Deutschland funktioniert das nicht ganz so gut wie in Amerika zum Beispiel. Ne? Well. Ja, hier haben wir den neuen Verleger der Berliner Zeitung, auch einen neuen Eigentümer der Berliner Zeitung. Der hat, hat die Berliner Zeitung Dumont abgekauft, zu einem Großverlag. Und macht die jetzt mit seiner Frau. Und jetzt kommt raus Stasi-Vergangenheit. Und wie so oft wird halt gesagt, es ist ein Zwang gewesen. Er habe unter Verdacht von Republikflucht gestanden und hätte deshalb unterschrieben. Es gibt aber wohl auch mindestens 12 Berichte, die er verfasst hat über Menschen aus seiner Umgebung. ja, ich find's irgendwie komisch, wenn Ex-Stasi-Leute eine volksnahe Zeitung in Berlin kaufen. Da klingelt bei mir der Aluhut irgendwie. Ich möchte auch mal eine Zeitung kaufen. Oh, nee, vielleicht lieber nicht. Das ist ja, glaube ich, heutzutage ein bisschen Minusgeschäft häufig. Und was sagt denn dir dein Aluhut, wenn er so klingelt? Ja, dass ich das eigentlich nicht möchte, dass noch mehr Ex-Stasis in die Meinungsbildung irgendwie mit finanziellen Mitteln eingreifen. Der Mann und jetzt klingelt es bei dir an der Tür nur so, oh Moment, ich muss kurz aufmachen. Der Mann ist definitiv ein Kapitalist, wie wir hier sehen. Berliner Zeitung veröffentlicht Jubelbericht über Firma, an der der Verleger beteiligt ist. Geht schon gut los, also wenn man sich so einführt, dann vielleicht sehen wir in Zukunft so irgendwann so ein Gorka-Drama. Kaufst du das in der Zeitung auch nicht umsonst, also nicht ohne Grund, noch nicht. Und Geld ist ja sowieso knapp bei den klassischen Medien. Jetzt gibt es hier einen Bericht von Tichy dazu, dass die Tageszeitungsverleger in Deutschland wollten vom Bund 645 Millionen haben, um sie praktisch zu entlasten, weil es so schwer ist und sie so wichtig sind. Dann hat der Herr Heil versucht, 100 Millionen zumindest rüberzuschieben. Das wurde aber dann in letzter Minute durch eine Meldung von Tichy hier auch offengelegt und jetzt wurden halt 40 Millionen wurden bewilligt. Und zwar soll das dienen, um die Mindestlöhne in den Verlagen aufzufangen. Ich verstehe es nicht so ganz. Anzeigenblätter zum Beispiel sind wir so. Ich verstehe sowieso nicht, warum die existieren, weil sie machen unglaublich viel Dreck und alles Mögliche und niemand liest sie. Oder jeder Hundertste liest sie. Verstopfen Briefkästen und ja, und ich finde es halt, ich glaube, du hast die Pressemitteilung gleich auf dem nächsten Ding liegen, oder? Lokale Medien sind für Demokratie und Ehrenamt nämlich unverzichtbar, jubeln die hier. Anzeigenblätter verleihen freiwillig Engagierten vor Ort die nötige Publizität. Sie würdigen den Einsatz für das Gemeinwohl und regen zum Mitmachen an. Was ich halt wirklich so ein Feigenblatt habe ich selten gesehen, muss ich sagen. Weil wirklich dafür, ihr wollt dann praktisch, dass irgendwie der Gesangsverein und so medial vorkommen vor Ort. Aber muss man dazu ein Anzeigenblatt machen oder könnte man nicht einfach irgendwie eine Website machen oder muss das der Steuerzahler mitbezahlen? Ich weiß es nicht. Also sieht eine gute Lobbyarbeit aus, ne? Ja, also entweder die Dinger sind finanziell irgendwie, tragen sich oder tragen sich nicht, aber zu sagen, wir brauchen Geld, weil wir jetzt unsere Leute ja besser bezahlen müssen. Und das dann halt mit so einem, ja, aber das Ehrenamt und überhaupt und sowieso. Für die Demokratie unverzichtbar. Nur, dass ich das richtig verstehe. Der Bundesverband der Anzeigenblätter, sind das die Wochenzeitungen, die sich durch Anzeigen refinanzieren, die kostenlos zugestellt werden? Oder? Genau, dieser Mist, der in deinem Briefkasten landet, wenn du kein Schild dran machst. Tja. Ja gut, ich meine, für lokale Betriebe ist das bestimmt eine gute Werbeabsatzsache. Aber ja, dann sollen sie die Preise für die Anzeigen erhöhen, damit sie ihre Leute so bezahlen können, wie das Gesetz es vorschreibt, aber doch nicht zum Staat gehen und dann sagen, bitte. Zumal halt eine Verquickung auch von Staat und Presse keine gute Sache ist. Ja, ich meine, dass ich nicht gesagt habe, da passiert guter Journalismus, das zeigt, dass das schon eine sehr fragwürdige Sache von vornherein ist. Es ist einfach nur ein Vehikel, um Anzeigen zu verkaufen. Aber es sind ja alle Zeitungen fast mittlerweile, ne? Und passend dazu haben wir hier halt einen Bericht, es gibt halt so über Google so Möglichkeiten halt, über Google Docs praktisch, anonym Umfragen zu machen. Das hatte jemand gemacht aus der Journalistenszene. Da haben also Leute anonym angegeben, was sie so verdienen in Amerika. Ein Webproducer für die Seite Wirecutter, die der New York Times gehört, der verdient zum Beispiel $45,000 im Jahr. Ein Redakteur bei der gleichen Zeit mit 3 Jahren Erfahrung verdient $62,000. Ein Senior Video Producer bei USA Today macht $50,000. Und es gibt natürlich auch Leute, die dann irgendwie stellvertretender Chefredakteur sind, die verdienen dann bei der Times $145,000. Ich finde es ganz interessant, einfach da mal reinzuschauen. Ja, vor allem eine Disparität war klar, du hast jetzt die Extrembeispiele genannt, aber in den eigenen, in den gleichen Sachen zu gucken, ja, zum Beispiel, ich glaube, bei der Variety, da haben die teilweise 70, 80, 90.000 im Jahr bekommen, wo andere 40.000 im Jahr bekommen haben. Und ein anderer wichtiger Aspekt, teilweise sehr, sehr hochrangige Jobs haben teilweise ein Einkommen in Gegenden, wo man mit dem Einkommen sich nicht mal die Miete leisten kann. Ja, zum Beispiel, wenn man ein stellvertretender Redakteur von einer nicht unbekannten Publikation ist und dann verdient man irgendwie 45.000 in New York, wo will man da wohnen? Ne? Also das sind noch so zwei Aspekte, die ich auch interessant fand bei dieser Veröffentlichung. Und natürlich ist das jetzt super, jetzt können sich die ganzen Leute in der Personalabteilung hinsetzen und gucken, aha, da, was ist das untere Ende, was die Leute verdienen, das können wir jetzt immer als Standardangebot rausgeben. Ne? Mhm. Das ist, haben die sich auch ein bisschen ins Knie geschossen damit. Ich meine, was wollten sie nochmal mit der Aktion überhaupt bezwecken? Das ist, glaube ich, ganz untergegangen bei der ganzen Sache. Ich kann mich schon zum Beispiel gar nicht mehr daran erinnern. Ungerechtigkeit am Arbeitsplatz oder worum ging es? Ich glaube, die wollten einfach mal gucken, wie das aussieht, einfach landesweit. Nee, es hatte irgendeinen Protesthintergrund. Echt? Dass irgendwie ungleiche Bezahlung oder schlag mich tot. Ich habe es auch vergessen. Das steht hier wirklich jetzt gar nicht so. In dem Artikel find ich dazu nichts. Diese Geschichte hier ist Liv Lloyd gegen die TinCon. Und zwar hat die TinCon hier diesen Tweet abgesetzt zu irgendwie so einer Spendenaktion, die der Liv Lloyd wohl mit anderen Leuten irgendwie macht, die sich Loot für die Welt nennt. Und der TinCon hat nicht gefallen, dass es da nur um deutsche Projekte irgendwie ging, weil das schon Loot für die Welt heißt, aber das ist, ja, es ist halt, ich bin auch Brot für die Welt, aber ja, auf jeden Fall hätte es die TinCon lieber gehabt, wenn man Flüchtlingshilfe und Seenotrettung damit zum Beispiel ja, unterstützt. Und da gab es dann so ein bisschen Aufregung darüber, die dann auch nochmal angeheizt wurde, als der Liv Lloyd das quasi in einem eigenen Video nochmal verbraten hat mit dem Titel, wie war das hier? Haben Frauen es schwerer auf YouTube? Fragezeichen. Und warum hasst uns die TinCon? Hashtag Rundumschlag. Und daraufhin haben dann die ganzen Liv Lloyd Kiddies denen wohl irgendwie sämtliche Social Media Kanäle geflutet. Ja. Ist der Liv Lloyd auch so einer, der so rechtsradikale Angriffe koordiniert? Dann? Scheinbar, ja. Auf die arme TinCon. Hier nichts weiter machen wollte, als zu sagen, gib doch dein Geld mal den Flüchtlingsschleppern hier. Und ja, wir kriegen... Ich fand die Rechtfertigung auch so super. Ja, das war ja gar kein Bashing. Wir wollten ihn ja nicht zu einer Rechtfertigung zwingen. Gar nicht. Ja. Oder nee, konkrete Projekte ihm anzudienen, würde ihn ja dazu einer Rechtfertigung zwingen. Wobei die Frage war ja, warum unterstützt ihr keine anderen Projekte? Also das ist ja genau das. Was für ein Blödsinn. Ja, die Games-Förderung. Das wurde ja eigentlich groß angekündigt, kam dann aber nicht vor im Haushaltsentwurf und jetzt haben sie sich wohl doch hier irgendwie auf was geeinigt. Also es gibt jetzt in Zukunft dann Staatsspiele von uns, von der Öffentlichkeit finanzierte Computerspiele, die natürlich mit Sicherheit nicht irgendwie danach ausgesucht werden, ob das Spaß macht, die zu spielen oder so, sondern garantiert nach super tollen Aspekten der gesellschaftlichen Relevanz. Und Bin ich mal gespannt, wie viele Trans-Charaktere und Flüchtlinge und was weiß ich nicht, was man dann da irgendwie steuern soll in dem Spiel. Also ich freue mich schon auf Schulzzug Simulator 2. Ja. Wahrscheinlich, ja. Aber mit wem anders dann? Vielleicht den Giffey-Zug oder so. Wer weiß. Mit neuen Gegnern. Ja, also es würde mich noch nicht mal wundern, wenn es bei der nächsten Bundestagswahl 3 Kandidatinnen für das Bundeskanzleramt gibt. Ja, die Tagesschau hat ja auf ihrer Jubelseite auch schon für die Annalena getrötet. Ja, also ich glaube, die SPD ist auch reif dafür, es mal mit einer Frau zu versuchen. Und ja, Annalena und... Weißt du, die Nahles kommt zurück? Nö, Giffey, glaube ich. Oh. Stell dir die auf der internationalen Bühne vor. Oh Gott, nein. Ja, zusammen mit Mars. Oh Gott. Töte mich. Hallo, Herr Trump. Hallo. Ich bin die gute Franziska Giffey. Wir kümmern uns um die Kümmerer. We care for the carers. Ja, dieses hier ist ein sehr lustiger, also eigentlich ein bisschen traurig, aber ich fand es auch lustig auf jeden Fall. Ich konnte lachen dabei. Linux, das war ja mal die Idee, dass man Linux in der öffentlichen Verwaltung einsetzt. Und jetzt hat hier der Christian Ude, der ja mal für die SPD der Bürgermeister von München war, als diese ganze Geschichte gelaufen ist, also als die Verwaltung damals auf Linux gewechselt ist, hat jetzt hier mal erzählt, wie das alles so gelaufen ist und auch was jetzt irgendwie da im Nachhinein, weil die sind ja jetzt wieder zu Windows zurück oder wollen das demnächst machen. Das ist auf jeden Fall schon entschieden. Ich weiß nicht, wie weit sie damit jetzt sind mit dem Rückumstieg, aber auf jeden Fall erzählt ihr halt, dass sie sogar Bill Gates irgendwie persönlich bei ihm vorstellig geworden ist, um ihn zu fragen, ob er eine Macke hat, dass er irgendwie Linux einsetzen will. Und hier dieser Ballmer von Microsoft hätte auch irgendwelche Konferenzteilnahmen abgesagt, um irgendwie zu ihm hinzufliegen und ihn da auf ihn einzureden. Und was auch irgendwie so war, ist, dass sie diese ganzen Angebote dafür, was jetzt also das, die Windows-Geschichte kosten sollte, dass sie da plötzlich irgendwie die ersten Rabatte denen geben wollten. Also, dass wohl in einem Gespräch ständig irgendwie die Millionen irgendwie weggeflogen sind von diesem Angebotspreis. Also hier noch 1 Million günstiger, noch 1 Million günstiger, noch 1 Million günstiger und so weiter und so fort. Sagt immer nur, bitte, bitte, bitte, bitte, bleibt bei uns. Geht nicht weg von Microsoft. So, wir müssen doch hier irgendwie die alleinige Macht haben über sämtliche Computer in der öffentlichen Verwaltung. Und ja, dass sich jetzt wahrscheinlich halt im Prinzip die anderen Parteien, wer auch immer da jetzt regiert im Moment in München, vor allen Dingen die Grünen wohl, die wären da wohl sehr aufgeschlossen gewesen an einem Microsoft-Angebot. Und ja, dass die dann jetzt halt gesagt haben, so ja, tralala, wir wollen das jetzt wieder mit Microsoft machen. Und ja, es ist halt eine total kuriose Geschichte, so wie dieser Lobbykrempel da irgendwie funktioniert und dass die dann halt auch gerade dieses mit dem Geld aufrufen, einfach so, ja, Larifari, ne? Ach so, ihr müsst das doch machen, so, ihr kriegt da hier noch 1 Million Nachlass und noch 1 Million und noch 1 Million. So, tralala. Genau darum, dass sie halt dass die nicht möchten, dass es eine dass das Schule macht, das Beispiel. Sagen, hier, da funktioniert es auch mit Linux, warum machen wir es hier? Ja, aber der Witz ist, gerade jetzt bei solchen Sachen müsste jetzt eigentlich jede öffentliche Verwaltung müsste jetzt eigentlich sofort einen Antrag einbringen zum Umstieg auf Linux, damit dann gleich Microsoft angerannt kommt und Hilfe ruft und dem erstmal ein paar Millionen Nachlass gibt. Das wäre eigentlich aber mal die Frage, hat das denn funktioniert mit dem Linux, während das implementiert war, oder war das nicht gut? Also es gab wohl auch Probleme, weil du ja irgendwelche Sachen wie SAP oder sowas halt hast, die du dann nicht einfach so installieren kannst auf dem Linux-System. Ne, also irgendwelche Programme, die es halt bei Linux jetzt selber nicht laufen, wo du dann eine Virtualisierung für brauchst. Und ja, du kannst halt auch nicht jeden Administratoren für alle Betriebssysteme nehmen. Die Leute haben halt unterschiedliche Schwerpunkte. Und das ist ja auch eine komplizierte Geschichte. Klar. Ja, aber das waren halt alles so Hürden. Also es ist klar, man kann nicht einfach nur sagen, das Betriebssystem ist umsonst, also wird es günstiger. Das ist schon richtig. Das geht nicht einfach so zu sagen, weil halt ne, die ganze Struktur, die Leute, die sich drum kümmern, das muss ja alles gebaut werden, die Leute müssen geschult werden und so. Und das ist natürlich, das ist alles richtig. Das passiert alles. Aber das hatten sie alles gemacht. Also jetzt da wieder halt umzusteigen und was ich halt auch immer, ich habe das schon ein paar Mal gesagt, ich finde es, also bei dieser öffentlichen Verwaltung da in München irgendwie Lobbyarbeit, meinetwegen, keine Ahnung, es ist halt bescheuert, aber wo ich es halt überhaupt nicht verstehen kann, ist beim Auswärtigen Amt, wo sie ja auch schon mal auf Linux waren und dann wieder auf Windows umgestiegen sind und das nach diesen ganzen Prism-Enthüllungen und dem ganzen Zeug. Und das finde ich eigentlich ist richtige Sauerei. Also von so einer Behörde erwarte ich eigentlich, dass sie alles dafür machen, um da sichere Sachen da zu haben, wo kein Auslandsgeheimdienst irgendwelche Hintertüren drin hat. Ja. Und also das kann ich überhaupt nicht verstehen, warum das irgendwie geschehen ist. Aber ja. Ja, aus diesem Sicherheitsaspekt ist Linux vielleicht auch gut, aber ja gut, ich meine, ja, teuer wegen den Entwicklern. Und die, ja gut, die Entwickler, ich glaube, das nimmt sich nicht viel. Also Leute, aber ja, du brauchst spezielle Administratoren und du musst die Leute schulen und so, das kommt schon alles dazu. Die Piratenpartei hatte letzte Woche ihren Bundesparteitag und hatte diverse Dinge beschlossen. Zum einen, dass man jetzt quasi für den Klimanotstand ist und den überall ausrufen möchte. Gerne, den Klimanotstand. Und was sie auch meinen, was eine gute Idee wäre, wäre Rechenzentren abschalten. Fürs Klima. Yay. Die Piratenpartei. Vor allem Rechenzentren abschalten. In welchem Umfang können wir das in Deutschland denn tun, dass das irgendeinen Einfluss großartig auf irgendwas hätte? Da sind wir wieder an dem Klimapunkt so. Ja, wahrscheinlich marschieren wir direkt über. Wenn weiterhin Google und sowas die Backbones bilden, ja, dann ist es völlig egal, was wir machen. Ach Gott. Gericht zwingt E-Mail-Anbieter, Daten unverschlüsselt herauszugeben. Wer hat das eingereicht? Das war von Mammon, glaube ich. Mammon. Vielleicht ist er kurz AFK. Aber ich habe es auch gelesen. Und zwar ist es tatsächlich eine Firma aus Hannover, von der ich aber noch nie was gehört hatte. Und die hat so einen E-Mail-Dienst, wo sie sich damit rühmt, dass das wohl der sicherste E-Mail-Dienst überhaupt sein soll. Und da gab es jetzt halt schon Anforderungen, da jetzt, also irgendwelche Leute haben halt irgendwelche Viren oder irgendwas gekriegt von E-Mail-Accounts halt, die über diesen E-Mail-Dienst liefen. Und irgendjemand knistert da gerade rum, ich glaube Mars. Oh, Entschuldigung. Auf jeden Fall, auf jeden Fall sollen sie jetzt die Sachen entschlüsseln, damit halt eben ja, geguckt werden kann, wie die Kommunikation von diesen Leuten, die diese Schadprogramme oder was das da war, irgendwie verschickt haben, läuft. Da sollen die jetzt gerichtlich zu veranlasst werden. Das läuft irgendwie jetzt. Ja, die ganze Sache mit diesen anonymen E-Mail-Anbietern, das ist ja schwierig, da überhaupt noch dran zu glauben, weil ich erinnere noch an diese Posteo-Sache, die wollten ja ihre Infrastruktur hardwaremäßig so bauen, dass da überhaupt gar keine Daten erhoben werden, die dann gespeichert werden. Und das wurde denen ja untersagt. Die müssen es so bauen, dass die Daten erhoben werden. Deswegen ist das alles relativ mit diesen anonymen E-Mail-Diensten. Postgeheimnis war gestern. Tja, es ist halt, ja. Also bei einer normalen E-Mail müsst ihr halt eh wissen, nicht Post ist, weil eine normale E-Mail ist halt auch nicht wie ein Brief. Also eine normale E-Mail ist halt einfach nur ein unverschlüsselter Text und der läuft durch mehrere Server durch und überall da, wo der halt irgendwie durchläuft, kann den jeder lesen, der da drauf einen Zugriff hat. Ja, also das muss man einfach wissen bei E-Mails. Solange wie ihr nicht irgendwie die verschlüsselt, zum Beispiel mit Pretty Good Privacy, sind die halt in Klartext für jeden lesbar, der die irgendwo abfängt. Zum Beispiel bei euch im Firmennetzwerk, Heimnetzwerk, ne, oder auch halt eben auf irgendeinem Server, wo die halt drüber laufen muss, wegen Relay oder irgendwelchen Dingen. Ist WLAN, überall, Starbucks. Ist sie halt überall sichtbar im Klartext. Ja, und auch sehr schön ist, Amazon Ring macht ja jetzt hier langsam auch die Runden. Ist ja im Endeffekt die Kamera, die man dann per App steuern kann, an der Türklingel. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit die mit ihren Bestrebungen sind, dass Amazon auch die Türen schon aufschließt, dass sie die Pakete reinlegen können. In Amerika sind die da schon so weit und in Amerika ist es ja, in Amerika kommen da jetzt mittlerweile täglich irgendwelche Stories über irgendwelche Straftaten, die verhindert werden, weil halt die Polizei Zugriff auf diese Ring-Kameras hat und halt sehen, was vor deiner Haustür abgeht. Ja, und wenn da halt dann irgendwelche Sachen in irgendwelchen Nachbarschaften passieren, wo sowieso was passiert, die werden dann auch sowieso von der Polizei verhaftet worden. Nur dann wird natürlich immer betont, ach ja, das hat uns so geholfen mit diesen Kameras. Ich weiß jetzt nicht, wie das hier ist, ja, wer Zugriff auf diese Daten von diesen Kameras hat. Allerdings ist die Infrastruktur in Amerika so unsicher, was diese Daten mit den Kameras angeht, dass halt schon in der Vergangenheit war es schon so, dass diese Interfaces, die an die Polizei und andere Leute gehen, dass die Fehler hatten, dass da Unbefugte drauf zugreifen konnten, dass da Leute, die explizit gesagt haben, ich möchte die Daten nicht an die Polizei weitergeben, dass die Daten trotzdem weitergegeben wurden, dass es nicht mal einen maschinellen Prozess gab, zu verhindern, dass die Daten weitergegeben werden. Und hier nur ein weiterer Artikel, also die Sachen sind halt dann auch jetzt noch von außen steuerbar. Letzte Woche hatte ich ja über die Sache geredet, wie man mit bestimmten Laserimpulssystemen die Sprachsteuerung von diesen Systemen auch hacken kann. Also das ist schon ziemlich krass, dass da die Leute alle die Kameras an ihre Türen gehängt haben in Amerika. Das hat wirklich was von 1984, muss ich sagen. Hat einen richtigen 1984-Vibe. Ich weiß ja nicht, was ihr davon haltet. Ja, also... Also 1984 hatten die kein Wi-Fi gehabt, das ist Quatsch, was du da erzählst. Ja, da war der Telescreen und der Fernseher im Wohnzimmer, aber das ist ja nochmal eine ganz andere. Ja, noch guckt das Ding ja nur noch draußen dann wahrscheinlich, aber es wird sich vielleicht dann auch noch irgendwann ändern. Ich bin aber das wäre bei uns zu meiner... Ich weiß irgendein Zuschauer, wie das ist. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass... Daten daraus hier verwerten in Deutschland? Darf die das? In Amerika dürfen die das. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Kameras in Deutschland legal sind, weil du darfst ja auch keine Überwachungskamera haben, die öffentlichen Raum aufnimmt. Ich habe schon Werbung dafür gesehen, also sind die offensichtlich legal. Ja, aber du kannst das machen, solange die Kamera irgendwo hängt, wo sie keinen öffentlichen Raum aufnimmt. Aber sobald du irgendwie ein Haus an der Straße hast und willst sie an dein Tor machen. Schilder vorher aufhängen, die irgendwie sagen, sie werden jetzt gefilmt oder so. Achtung, bissige Alexa-Kamera. Ja. Dieser Bereich wird Video überwacht. Keiner, also ich glaube nicht, dass das in Deutschland funktioniert. Ja, ich meine, grundsätzlich würde ich hier zustimmen, aber grundsätzlich wäre das in Amerika genau der gleiche Fall. Aber diese Gesetze mit der Privatrecht, die sind in Amerika gar nicht so lax, wie die Leute denken. Also ich gehe auf jeden Fall immer noch davon aus, dass die Hauptwahrscheinlichkeit, dass wir alle eine Kamera bei uns installiert kriegen, wird dieses häusliche Gewaltding sein. So nach dem Motto, ja, jede vierte Frau in Beziehung und die Insel sowieso, also brauchen wir jetzt alle eine Kamera in der Wohnung, damit wir gucken können, ob häusliche Gewalt passiert. Schon brauchbar, ja. Ja, diese Geschichte hier, ich meine, wer hat es kommen sehen? Wieder keiner, ne? Konnte man überhaupt nicht kommen sehen. Ein Kirchentag hat stattgefunden und das glaubt ihr nie. Der hat jede Menge Geld gekostet. Und zwar mehr, als sie gesagt haben, für die öffentliche Hand, also für alle Leute. Ja. Wer hätte es gedacht? Ich dachte, die leben nur von geistiger Nahrung. Schön wär's, ne? Also statt 2,7 haben sie 3,7, also 1 Million zu viel quasi bezahlen müssen. Ja, Moment. Das ist nur der Anteil der Stadt Dortmund. 4,5 Millionen aus Mitteln des Landes NRW und 500.000 Euro aus Bundesmitteln. Also insgesamt 8,7 Millionen Euro Steuergelder für eine verschissene Kirchenveranstaltung. Ja, aber ich meine, die eine Million ist nur die, die sie, wo sie einen kleineren Betrag aufgerufen haben. Die anderen Sachen waren wohl alle fix. Also, dass sie das aber da. 8,7 Millionen. Ja. Was ist da gewesen? Ist da Iron Maiden aufgetreten jeden Abend nee, oder so? Was war da so teuer? Das Ulven gemalt. Kannst du dich nicht erinnern? Den Farben doch. War teuer. Aber ich habe nirgendwo was über die Headliner gelesen, die 8,7 Millionen verschlungen. Dass sie diese Scheiße da aufziehen. Also es ist immer so, dass sie so viel Geld da reinbuttern. Und bei dem letzten Ding in Berlin, da war ja wenigstens noch der Obama da. Aber was sie da ja, wahrscheinlich haben sie so viel gebraucht, um die AfD-Leute davon abzuhalten, da drauf zu gehen. Weiß ich nicht. Thanks, Obama. Ja. Ja, das war ja nicht das mit Obama jetzt, aber das hat natürlich auch viel Geld gekostet in Berlin. Danke, Trump. Trump ist schuld. Cenk Uygur. I'm running for Congress to represent CA25. If we fight together for this seat, it will be the people's seat. Fight with me by donating now. Okay. was soll das? Oh man, dann Mark Dice darauf. If you win, you'll be the first Armenian in brackets Christian genocide denying member of Congress. That'll be quite an accomplishment. Correction, the second member of Congress who denied the genocide. I forgot about Ilhan Omar. Ja. Ach, wunderschön, Mann. Wunderschön. Amerika, ja, wo Leute sich noch austauschen, selbst wenn Cenk nicht wirklich gern zuhört, aber da wird jetzt Mark Dice nicht von der Polizei hören, Alter. Das ist toll. Ja, Cenk macht jetzt auch den Sargon-Weg oder was geht in der Politik, ja. Opportunisten allesamt. Of course. Ja. Die haben auch den Joker analysiert, ne? Aber wie, ey. Oh. Ja, ich kann es mir vorstellen. Ich habe da zwar schon seit etlichen Jahren nichts mehr von geguckt, aber ich kann es mir vorstellen. Ja. Was ich mir auch vorstellen kann, ist das schlimmer. So, was ich mir auch vorstellen kann, ist, wie gesagt, dass es so einen Artikel hier gibt. Okay. There is a surprisingly plausible path to removing Trump from office. It would just take three Republican senators to turn the impeachment vote into a secret ballot. It's not hard to imagine what would happen then. Oh, Jesus. Ja, wir sind ja schon bei der amerikanischen Politik und ich werde auch nie vergessen, wo Donald Trump gewählt wurde. Ich habe da den Livestream von den Young Turks mir angeguckt und das war sehr amüsant, sagen wir es einfach mal so. Und der war ja der Gründer von den Justice Democrats, ist ja geoustet worden, ist ja rausgeworfen worden wegen seiner Verfehlungen der Vergangenheit. Und, ja, das war Sexualkram, was sie ihm da vorgeworfen haben, also irgendwelches Frauen gut finden. Also jetzt nichts strafrechtlich Relevantes, aber einfach nur, dass er irgendwelche Sprüche gemacht hat und so und irgendwelche Frauen attraktiv fand. Und das ist ja ein Kündigungsgrund. Ne? Also das geht ja nicht progressiv genug. Die Sachen, die er gemacht hat, die sind zwar zur Sprache gekommen, aber die waren nicht der wirkliche Grund. Ja. Aber er hat ja schon ein paar anstößige Statements gemacht. Aber ein wichtiges Statement, was er gemacht hat, ist, dass er mit den Justice Democrats antritt, um die Demokratische Partei von innen zu zerstören. Ja, und ich meine, die haben ja schon für sehr viel Unruhe in Amerika gestiftet. Ja, die Strategie von denen ist halt von Anfang an gewesen, dass die in Wahlbezirke gehen, die halt sehr stark demokratisch geprägt sind, also Democratic Party geprägt sind. Und das an sich relativ egal, fast egal ist, wer der Kandidat ist, dass auf jeden Fall immer jemand von dieser Partei gewählt wird. Und da haben die dann extrem kampagnenmäßigen Wahlkampf gestartet und mussten halt nur sehr wenige Stimmen überzeugen, um gewählt zu werden. Eine der bekanntesten Beispiele, die da rausgekommen ist, ist ja die Alexandra Ocasio-Cortez. Ne? Die ist ja aus dieser Maschinerie von den Justice Democrats rausgekommen. Und jetzt ist er zwar selber nicht mehr dabei, aber will jetzt seinen eigenen Hut in den Ring werfen. Gut, ob es jetzt wirklich passiert. Ja, es gibt ja diesen einen Republikaner, der im gleichen District als Republikaner kandidieren will. Vielleicht ist das Ganze auch nur eine Marketing-Sache, dass er sich überhaupt gar keine Chancen ausmalt, überhaupt gewählt zu werden. Wer weiß. Generell ist in Amerika ja Impeachment, also die Einleitung des Amtsenthebungsverfahrens gegen den Präsidenten Donald Trump, gerade das große Thema. Zwei Sachen direkt einfach zum Prozedere, ohne groß auszuholen. Es hat zwei Phasen. Die eine Phase ist im Haus und die andere Phase ist im Senate. Und wie der Ablauf in diesen Phasen ist, bestimmt das jeweilige Haus oder der Senat. Ja, also das Haus, also die Demokraten haben die Mehrheit im Haus und deswegen bestimmen die ihre eigenen Regeln, was die gerade machen. Es gibt da keine großen Leitplanken und deswegen können die quasi gerade machen, was sie wollen und deswegen ist es auch ein riesiges Theater. Ja, so ein, ich kann da nur den Kopf schütteln, wenn ich mir das angucke. Ja, ein Statement für die Ewigkeit wird sein, dass einer ein Statement gemacht hat, ist, dass man Hörensagen genauso stark oder vielleicht sogar noch stärker gewichten muss als Factual Evidence. Ja, das ist so ein Soundbite, was wahrscheinlich noch in 10 Jahren irgendwie gespielt wird. Unglaublich. Aber es ist alles nur ein Theater. Da sie die Mehrheit haben, wird Phase 1 abgeschlossen werden. Und Phase 2... Im Senat haben die Republikaner die Mehrheit und die müssten dann zustimmen und dann würde erst das Amtsenthebungsverfahren wirklich eingeleitet werden. So. Und da der Senat sich seine eigenen Spielregeln diktieren kann, genauso wie das Haus sich seine eigenen Spielregeln diktieren kann, und da es jetzt schon klar ist, dass der Senat auf gar keinen Fall das, die werden nicht ihren eigenen Präsidenten abwählen, das ist sehr unwahrscheinlich, und das ist ein sehr großes Theater und in diesem einen Artikel, der gerade gezeigt wurde, da könnt ihr euch mal durchlesen, was so die einzige Strategie wäre, wie es wirklich passieren könnte. Da sich der Senat ja selber die Regeln gibt, müsste der Senat halt sich die Regeln geben, dass es halt eine geheime Abstimmung ist und so weiter und so fort. Ja, ne? Vielleicht passiert das alles und dann ist der Mike Pence Präsident und dann jammern sie alle. Ja, kommen wir zum Europa. Emmanuel Macron hat ein Interview gegeben, im Economist, glaube ich, ja, und es geht im Endeffekt um die europäische Verteidigungspolitik und um NATO, ja, und im Endeffekt ist es so, dass dieser Artikel analysiert das Ganze aus verschiedenen Blickwinkeln und es sieht halt so aus, dass die Amerikaner haben sehr wenig Verwendung für die NATO. Ja, und die Europäer, die haben sehr wenig, die haben zwar viel Verwendung für die NATO, aber die Amerikaner, die spielen halt nicht mehr die Rolle, die den Europäern so genehm ist und deswegen würden die gerne ihr eigenes Ding machen. So, es gibt ja jetzt schon diese zentrale europäische Sicherheitskooperation, was ja die Vorstufe zur europäischen Armee ist. Da gibt es ja dann auch noch so ein paar andere Armeestufen, aber im Endeffekt ist es so, dass jetzt Emmanuel Macron im Dezember zum NATO-Gipfel fahren möchte und halt den Vorschlag sagen möchte, dass es halt einen massiven Umbau geben wird der NATO in Richtung hin, dass man quasi vorbereitet, eine integrierte europäische Armee zu haben. Ja, also dass man quasi Kampfverbände hat, die nicht mehr darauf angewiesen sind, dass Amerika irgendeine Rolle spielt. Ja, sei es Aufklärung oder Luftunterstützung. Ja, die NATO-Verbände operieren ja so, dass verschiedene Länder verschiedene Aufgaben erledigen. Ja, und die NATO soll jetzt halt so strukturiert werden, dass alle Aufgaben von nur europäischen Ländern erledigt werden. Achtung, heißt auch nicht die Türkei, heißt, dass die Türkei und Amerika innerhalb der NATO isoliert werden. Und das ergibt ja überhaupt gar keinen Sinn. Also ist das mehr oder weniger eine Vorbereitung darauf, die NATO aufzulösen. Und das kann man jetzt so oder so sehen. Eine positive Sache der Ganzen, ich meine, das ist offensichtlich eine sehr seltsame Entwicklung, aber eine positive Sache des Ganzen ist, dass Macron meint, dass eine europäische Armee eine bessere Kooperation mit Russland, eine freundliche und friedlichere Kooperation mit Russland gelingen könnte, wenn halt Amerika nicht mehr immer eine Rolle spielen würde. Ja, dass wenn nur noch europäische Interessen vertreten werden können. Also gut, Macron ist halt der europäische Nationalist, ne? Seit der ganzen Angelegenheit mit Davos habe ich ja gesagt, der macht genau das gleiche wie Trump, nur auf europäischer Seite. Und ja, finde ich ganz interessant. Bin ich mal gespannt, was da nächsten Monat bei rumkommt. Ja, also auflösen werden sie die NATO nicht. Wie gesagt, sie werden jetzt erstmal diese integrierte Streitmacht dort bilden und dann ja, Amerika und die Türkei isolieren und ja. Und er stellt halt den Artikel 5, das ist diese Bündnistreue in Frage, also dass man Alliierte, wenn sie angegriffen werden, dass man denen beistellen müsste, weil gerade Amerika und die Türkei halt da die einzigen Länder sind, die nicht im Konzert mit den anderen Ländern agieren würden. Und deswegen würde es ja auch Sinn machen, alleine aus dem Grund, die zu isolieren. Aber es gäbe mehrere Gründe. Also, sehr interessant, sehr interessant. Ja, also in dem Artikel ist auch das Interview dann nochmal verlinkt. Und das ist ja mehr so die Analyse davon. Ah ja, die Weißhelme, eine sehr umstrittene Organisation. Die einen sagen, es ist eine humanitäre Hilfsorganisation, ähnlich wie die, das Rote Kreuz oder sowas. Allerdings haben die einen Medienarm, der halt im Endeffekt Medienmaterial und Propaganda gegen das Assad-Regime propagiert hat, nachgewiesenermaßen und auch zugegebenermaßen. Und da rede ich jetzt noch nicht mal über eventuelle Giftgasangriffe oder sonst was, wo die Weißhelme meistens eine der Hauptquellen für Nachrichtenmedien waren, was da die Fakten vor Ort angegeben hat. Und die internationalen Untersuchungen haben ja hinterher manchmal herausgefunden, dass es vielleicht sich so ähnlich zugetragen hat, aber dass fast immer das, was die Weißhelme gesagt haben, einfach zumindest übertrieben dargestellt war. So. Jetzt ist der Gründer in der Türkei tot aufgefunden worden. Die Ermittlungen sind noch nicht so ganz klar, was da jetzt passiert ist. Auch nach einer Woche noch ist das nicht so ganz klar. Und ja, das ist halt einer, der nicht nur mit den Weißhelmen, sondern mit verschiedenen anderen umstrittenen Organisationen in Kriegsgebieten zusammengearbeitet hat. Russland bezeichnet ihn als britischen Spion. Die Briten sagen natürlich nein. Und ist ja an sich auch egal. Auf jeden Fall an sich eine sehr interessante Story und hier in dem BBC-Artikel auch einige interessante Sachen zusammengestellt, ein etwas längerer Artikel. Und ich sehe die Weißhelme generell kritisch, weil die zumindest instrumentalisiert wurden für Propaganda. Ob sie selber propagandistisch tätig waren, außer in den Fällen, wo sie es selber zugegeben haben, sei mal dahingestellt. Ja, hier haben wir Schweden. Schweden kommt ja jetzt immer öfter so ein bisschen klarer ins Bild. Man hat ja so das Gefühl gehabt, dass bis vor einem halben Jahr oder so wurde alles über Schweden immer klein geredet und es gibt diese Sache mit den Granatenanschlägen nicht und es gibt irgendwie kein Gangproblem. Und jetzt scheint da so ein bisschen der Damm gebrochen zu sein medial und es gibt einiges an Sachen dazu. Hier haben wir ein Interview mit Bastian Rudde. Bastian Rudde ist der Interviewführende und Philipp Fink von der Friedrich-Ebert-Stiftung sitzt ihm gegenüber. Und was mich ja hier schon geärgert hat, ist Folge eines sozialen Sparkurses von vornherein. Also so nach dem Motto, weil wir den Leuten nicht genug Geld geben, bilden sie Gangs und begehen Sprengstoffanschläge, was ich schon mal für völlig irre halte. Und dann haben wir hier fragt der Journalist fragt, Schweden hat ja schon einen Paradigmenwechsel in Sachen Asylrecht und Zuwanderungspolitik verzogen, ist von sehr liberal gewechselt auf sehr rigide, sehr streng. Wenn jetzt noch mehr Wähler auf die, wie Sie sagen, Law-and-Order-Rhetorik der Schwedendemokraten eingehen, wohin soll es gehen in Schweden? Das ist gerade schwer zu sagen. Das Problem ist, was ich auch gerade gesagt hatte, dass sich das vermengt. Einmal die Migrationsdebatte, also praktisch die Zuwanderung, diese zu steuern. Da sind schon Veränderungen vorgenommen worden. Die andere Debatte ist eigentlich die Integrationsdebatte. Das betrifft jetzt aber natürlich nicht nur die Einwanderer, sondern es ist für mich immer so eine Art Feigenblatt. das passiert ja bei uns Deutschen auch, dass es eigentlich viel mehr um Strukturen geht und um die Sache der öffentlichen Daseinsvorsorge, die Rolle des Staates bei der Finanzierung von Bildung und der Organisation der Bildung oder jetzt bei den öffentlichen Gütern. Man führt aber die Diskussion in die Richtung, dass die Migration schuld sei, dass der Wohlstandsstaat so nicht funktioniert. Was ein bisschen lächerlich ist, weil wir reden immer noch von Leuten, die Autobomben platzieren und Sprengstoffanschläge verüben. So wie ich das verstanden habe, ist eines der größten Probleme, dass sich verschiedene Banden untereinander gegenseitig mit Sprengstoffen bekämpfen. Also hier, ich will das überhaupt nicht kleinreden, nur zum Verständnis. Und das hat mittlerweile sogar so Auswirkungen gehabt, dass sich halt regionale Banden, die eine Stadtregion gegen die andere Stadtregion, sich so bekämpfen, auch über die Grenzen von Schwedenhaus hinaus hinweg. Es hat auch schon nachweislich halt Sprengstoffanschläge in Dänemark und in Norwegen gegeben von schwedischen Banden. Und die machen jetzt auch Grenzkontrollen deswegen in gewissen Regionen deswegen wieder. Nur als kleines Randdetail, weil das bestimmt hier nicht erwähnt wird in dem Artikel. Ja, aber also halt, er sagt dann halt, dass es sei verfehlt, hier eine Migrationsdebatte führen zu wollen. Und da frage ich mich halt auch, wann wacht ihr endlich mal auf, wenn euch die Sprengstoffanschläge nicht reichen? Weil man kann nicht abstreiten, dass das Leute sind, die halt nicht schwedische Vorfahren hatten. Ja, nur die Linkspartei, die sieht es nicht so richtig, speziell in Berlin. Und die stellen sich jetzt praktisch dagegen, dass die verurteilt werden oder so. Das wollen wir mal lesen hier. Ja, vor allem auch diese, in Berlin gibt es ja jetzt seit das halt nicht mehr unter die Decke kehrbar war, diese Taktik der Nadelstiche, dass sie Sachen durchsuchen, Autos beschlagnahmen, Bargeld beschlagnahmen, solche Sachen. Und das findet die Linke ganz schlimm. Dass da halt ohne konkreten Verdacht praktisch nur aufgrund der Mitgliedschaft in einer Familie Menschen halt kriminalisiert werden. Was natürlich völliger Blödsinn ist. Natürlich gehören die Mitglieder von kriminell bekannten Familien überwacht und auch im Zweifelsfall des... Aber zum anderen gefragt, was denn so ist, wenn man durchsucht oder so, klar. Ist das ja, nicht? Und auch einfach, dass man denen die Mittel wegnimmt, die sie aus ihren kriminellen Dingen da rausholen, ist auch völlig klar. Ja, sollte eigentlich jedenfalls. Ja, es dauert ja, immer eine Weile, aber irgendwann kommen sie dann drauf. Ja. Berlin halt. Die Linken in Berlin wollen das halt nicht, dass man den Kriminellen, man soll lieber, keine Ahnung, die wollen ja auch Dealer in jedem Park und es ist mir nicht so ganz klar, was aus Berlin werden soll, muss ich sagen. Wie lange sind die denn noch dran, da Rot-Rot-Grün in Berlin? Ich meine, die Leute sagen doch ständig, Gott strafe Berlin und jetzt straft Gott Berlin und du weißt nicht, was los ist. Ja, komm. Ja, stimmt, auf der anderen Seite. Jo, endlich gute Nachrichten. Ja. Hey, hast du das auch eingereicht? Nee, ich wollte nur überleiten. Mhm. Endlich gute Nachrichten. Ja, der Erdogan schickt uns neue IS-Anhänger, also zurück jedenfalls. Weil er die auch nicht haben will, sie gehören nicht in sein Land oder so. Dann weißt du ja auch nicht immer von den Leuten, wo sie herkommen. Und hier heikel sind jetzt eigentlich zwei Ehefrauen von IS-Kämpfern. Also sie sind alle haben, ich glaube, zum größten Teil keinen Haftbefehl in Deutschland. Das heißt, gegen die liegt soweit erstmal nicht so richtig was vor oder so. Warum jetzt die beiden Frauen so heikel sind, weiß ich gar nicht genau. Aber die können hier normal unbehelligt erstmal leben, denke ich mal. Die werden vielleicht irgendwie noch gefragt oder so, aber... Na, unbehelligt glaube ich nicht. Ich denke schon, dass die observieren werden. So ähnlich über den Clans, ne? Dass sie dann doch mal ab und zu fragen. Nee, oder? Ich glaube, in dem Fall sind sie inzwischen doch schon so ein bisschen sensibilisiert, dass halt so Leute, die vom IS kommen, halt wirklich gefährlich sein können. Ich hoffe es zumindest. Also, zumindest haben sie sich erstmal keinen Grund, die in den Schub zu stecken oder so, ne? Kein Haftbefehl. Also in der Vergangenheit ist es ja so, dass sie durchaus Anklage bekommen haben, wegen entweder Mitgliedschaft einer terroristischen Vereinigung oder Mitgliedschaft einer kriminellen Vereinigung im Ausland. Also Straftatbestände. Kann ja sein, dass da Strafen oder dass da Klagen oder so aus den Vorbereitungen sind, dass die Staatsanwaltschaft da was macht oder so. Aber so ist nicht, ne? Aber wenn das nur die Frauen von IS-Kämpfern waren, die könnten ja sagen, das waren ja unsere Männer. Ja, also die zwei jetzt in der Überschrift, ich weiß nicht, ob es wirklich nur um diese zwei geht. Natürlich, Mitgliedschaft in einem religiösen Kult, wo auch Straftaten passieren und der Kult wird aufgelöst und dann die ehemaligen Anhänger, sind die dann auch strafbar für die Sachen, die sie getan haben? Ja, aber wenn halt die keine Taten begangen haben und dann nur rumgesessen haben, ja, es bleibt eben halt noch die Mitgliedschaft in einer kriminellen oder terroristischen Vereinigung, aber whatever. Das hier ist nochmal Sekundärliteratur zum Thema Schweden. Hier geht es halt in einem Quiet-Artikel drum, was in Schweden wirklich passiert. Bombings in Malmö, ein Sushi-Restaurant, das komplett zerstört worden ist und halt jemand, der hier auch in Malmö lebt und darüber schreibt, wie das ist, wenn so eine Explosion passiert und drei Blocks weiter in deiner Wohnung die Fenster klirren. Ne? Also schon ein bisschen bedrückend das Ganze, aber einfach auch halt, damit man weiß, jetzt wo der Schleier ein bisschen weggezogen wird von den Medien, damit man auch weiß, was uns in Zukunft erwarten wird, im Zweifelsfall, wenn wir so weitermachen. Wenn jetzt Gebiete aufgeteilt, ne, wie in Amsterdam früher, irgendwelche Drogenverkaufsgebiete oder so, gegebenenfalls. Ja. Das ist nur ein Vorurteil von mir, schon klar. Wow, wow, ja. Ein 2 Jahre alter Artikel, aber ich habe in letzter Zeit wieder sehr viele Artikel zu diesen Themen gesehen. Wie sieht es denn aus mit den Tierrechten, mit den Menschenrechten und für Tiere? Ja, ist es denn überhaupt zumutbar, Tiere zu halten? Beraubt man sie nicht ihrem Willen? Ja, ist es nicht, unter anderem gab es jetzt mehrere Artikel, ist es nicht grausam, sein Tier vegan zu ernähren? Weil das Tier hat doch auch Rechte und das Tier entscheidet sich nicht freiwillig dafür und bla bla bla bla bla. Und die Wurzel des ganzen Übels ist halt das Buch, was halt diese Dame hier geschrieben hat, schon vor ein paar Jahren, was halt sehr, meiner Meinung nach, sehr menschenfeindlich ist. Ich hatte das angefangen zu lesen und habe das dann aufgehört, weil ich, ich weiß gar nicht mehr warum. Ich fand es auf jeden Fall sehr menschenfeindlich. Und es geht halt um, ja, das Paradoxe ist halt, wenn ein Mensch ein Haustier hat, dann ist es dem Haustier verpflichtet nach Lesart von dieser Philosophie, nenne ich es jetzt einfach mal. Und das heißt, man kann das Tier nicht abgeben, ins Tierheim geben oder sonst irgendwas. Man kann es nicht kastrieren lassen oder so, nee. Das mit dem Essen ist halt auch sehr schwierig, ja, weil, ja, und sehr interessant finde ich, dass halt auch 2 Jahre nachdem das Buch ein absoluter Bestseller geworden ist und wie gesagt, jetzt wird er halt auch wieder genau in diese Keibe reingeschlagen und sie selber hat jetzt aber auch 6 Haustiere, weil sie halt aus Tierheimen Tiere adoptiert hat, aber ne, deswegen kann sie jetzt keine Bücher mehr schreiben, weil sie muss sich um die Tiere kümmern. Ne? Also die ist in ihrer eigenen Ideologie quasi gefangen. Ja, die Dame ist, glaube ich, ein bisschen, ich weiß nicht, wie nennt sich das, wenn man so compulsive ist? Crazy Cat Lady? Ja, crazy Cat Lady, nur halt, sie ist halt in ihrer eigenen Ideologie gefangen. Sie hat halt die Hunde und die Hunde sind ihre eigene Bürde und sie muss jetzt ihr eigenes Leben aufgeben, damit sie den Lebenswillen der Hunde akzeptieren kann. Also ein bisschen seltsam. Vielleicht hat sie sich mittlerweile auch wieder gefangen. Ich weiß es nicht. Ja, ich habe mich nur daran erinnert und habe deswegen mal in meinen alten Quellen gekramt, weil das ein sehr interessanter Artikel ist, wo auch zusammengefasst wird, wie halt gewisse Tierschutzreformen in verschiedenen Ländern umgesetzt werden. In England ist zum Beispiel der häusliche Missbrauch, halt Kinder schlagen, Ehefrau schlagen, aber auch Hund schlagen, Katze schlagen, auf gleicher Ebene. Interessant. Wusste ich auch nicht. Ja, schon ziemlich krass. Instagram-Influencerin zu 4 Jahren Haft verurteilt, weil sie sich... Eine Schönheitsbehandlung ist eine Instagram-Influencerin aus Bochum am Mittwoch zu 4 Jahren Haft verurteilt worden, genau. Die 29-Jährige hatte gestanden, Frauen aus ganz Deutschland Lippen und Nasen mit Hyaluronsäure aufgespritzt zu haben, ohne dazu berechtigt gewesen zu sein. Also das ist Botox oder was, ne? Ja, 4 Jahre gibt es dafür, ist Körperverletzung im Prinzip, ne? Ja, zu Recht. Willkommen im Urteil des Buchmann und Gerichts war von Schwellungen und Dellen die Rede, ja. Zu Recht. Ach ja, das hier. Das ist Werbung von Sprite. Wir lassen die einfach mal so durchlaufen ohne Ton, weil Musik und so. Okay. Das ist also so läuft es halt irgendwie heute mit dem Werbung für Getränke machen. Leute mit irgendwelchen Ideen werden dabei gezeigt, wie andere Menschen sie bei diesen Ideen unterstützen. Also hier haben wir einen Mann, der sich als Frau in einem sexy hier Body und ja, davor hatten wir ein Mädel, was irgendwie sich seine weiblichen Attribute mit einem Korsett entfernt hat und solche Sachen. Also so, der ist es im Endeffekt so dieses, man muss die Menschen bei dem Zeug unterstützen, das sie tun und darf sie nicht aufhalten und wie diese ganzen stolzen Eltern, die da auf ihre Kinder runterblicken, ich weiß nicht, ob es die in der Realität so auch gibt. Aber ja, und dann der Vater, der seinen Sohn mit dem Freund zusammen zur Pride Parade fährt. Ich weiß, es ist alles, es hat auch schon so ein Pride, what you feel when someone you love chooses to be free. Als Getränkehersteller ist das eigentlich egal. Wir brauchen ja alle was zu trinken. Müssen alle trinken, die Leute. Ja, aber ich finde es schon so ein bisschen merkwürdig. Also für mich könnte das halt auch aus irgendeiner Dystopie stammen. Also ich finde, die ganze Sache ist deswegen total daneben, weil es kein ordentliches Werbeformat ist. Bis auf dieses Sprite-Logo, was noch nicht mal ordentlich sichtbar ist, weil das Grün der Flagge das halbe Logo irgendwie verdeckt hat. Es ist niemand trinkt irgendwas aus der Flasche. Ja, das ist der Punkt. Das ist kein Werbespot. Das ist Propaganda. Da hast du recht. Das ist kein Werbespot. Und dass es als Werbespot präsentiert wird, das ist hart. Das ist wirklich hart. Egal, was für eine Message drin ist. Ja, ich fand das jetzt, ja, keine Ahnung. Mich hat das nicht so aufgeregt. Aber mich hat aufgeregt, nee, es ist kein Werbespot. Es ist kein Werbespot. Aber ich meine, solche Sachen, die kein Werbespot sind, hatten wir ja mit Benetton-Werbung und so ein Kram auch schon. Na, aber da stand immer noch das Produkt, vielleicht nicht im Mittelpunkt, aber das Produkt wurde zumindest... Nee, würde ich nicht sagen. Also ich habe Jahre gebraucht, um herauszufinden, dass die Kleidung herstellen. Ich habe keine Ahnung gehabt. Du hast immer gedacht, die stellen Formel-1-Autos her. Ich habe keine Ahnung, was ich gedacht habe. Das war ja auch so ein Ding. Also das ist ja nichts Neues, dass man irgendwie einfach nur irgendwie die Werbefläche nutzt, um irgendwelche Dinge da irgendwie... Also das mit dem Benetton, mit der Kleidung, ja okay. Gut, ich meine, früher gab es Benetton-Kleidungs-Klamottenläden. Ist vielleicht eine Generation so, aber weiß ich. Ich finde es halt einfach nicht gut, wenn ein Weltkonzern wie Coca-Cola Geld dafür ausgibt, politische Propaganda zu machen, weil ich das nicht mag aus Prinzip. Die sollen zuckrige Softdrinks verkaufen und Leitvarianten davon. Ja, also ich sag mal so, diese Nummer ist mir eigentlich noch lieber, als wenn sie da wieder irgendwelche Demonstranten zeigen, die irgendwie den Polizisten eine Pepsi reichen oder so. Wenn die Demonstranten am Ende eine Flasche Sprite trinken, dann ist es wenigstens ein Werbespot. Und das ist hier nicht der Fall. Ich aus dem Video für mich mitnehme, ist, wer Sprite trinkt, ist schwul. Unser Zuschauer John Doe fasst es perfekt zusammen. Hirschquelle erlaubt sich sowas bestimmt nicht. Naja, Hirschquelle ist ja hier bei uns auch noch nicht enthalten. Obwohl es eine Werbung für die ist hier, Dauerwerbesendung, unsere Sendung hier. Hirschquelle mit dem guten Uran. Das feinste Uran. Na, nur das beste Uran aus unterirdischen Uranminen. Natürlich abbaubar, hält hunderte von Jahren. Geburt ist, wenn die Körperfresser kommen. Nur wenige Frauen trauen sich so ehrlich über das Kinderkriegen zu reden, wie Rachel Cust darüber schreibt. Ihr Buch Lebenswerk sollten deshalb auch Männer lesen. Ist es nicht schon eine schöne Überschrift? Geburt ist, wenn die Körperfresser kommen. Ja, sie schreibt da drin halt über ihre zweite Schwangerschaft. Die erste hat sie nur durchlitten und in der zweiten hat sie dann gesagt, so, jetzt mache ich ein Buch draus. Sie erzählt von einer Metamorphose, die ihr vorher keiner erklärt hat. Das sich verlieren, Filme über Körperfresser im Kopf, das trotzige Beharren, verdammt nochmal nicht nur Mutter sein zu müssen. Kasks Bestürzung überwältigt einen beim Lesen zuweilen. Ihr Zynismus ist zuweilen fatalistisch und wunderschön scharf. So ersinnt sie ständig neue Ausbruchspläne, fühlt sich umzingelt. Der Verlust der Freiheiten erschien mir wie ein exorbitant hoher Preis für das Privileg der Mutterschaft. Man muss es so deutlich sagen, ein Text wie Lebenswerk kann locker helfen, dass eine Gesellschaft fairer wird für Mütter, für Frauen. Man wünscht sich, das Buch würden auch alle Nichtmütter lesen. Männer sind hier explizit mitgemeint. Geburt und Mutterschaft sind der Amboss, auf dem die Ungleichheit der Geschlechter geschmiedet wurde, schreibt Kask. Frauen müssen mit der Möglichkeit einer Schwangerschaft leben. So banal, so existenziell, dass fast der Boden unter einem nachgibt. Einmal ist deine Freundin mit Baby zu Besuch. Sie reden über die kurzen Nächte, die Zerrissenheit, die Anstrengungen. Aber, fügt die Freundin noch an, sie dürfe doch bitte das Gute nicht vergessen. Und Kask stutzt, weiß nicht, was die Freundin meint. Gut, wo, was, will sie noch fragen. Naja, sie lässt es. Ja, ne? Die Abwägung zwischen Kind und Freiheit. Ja, ne? Weil beides geht ja nicht. Nee. Und Männer werden da überhaupt nicht in eine Abhängigkeit gebracht. Die spritzen da nur irgendwo rein und paff, eine Ratte aus dem Aquädukt weg. Männer übernehmen da ja nie Verantwortung. Rian Johnson tells off Star Wars Fans upset with Last Jedi Diversity. Fuck them. Nur mal so. Es ist ja so, dass halt die bösen Star-Wars-Fans, die Gamergater, die Comic-Gater, die ganzen Leute, die sind ja die den Diskurs verrohen. Fuck them. Ne? Also wer die Star-Wars-Diversity kritisiert, hat laut Rian Johnson sowieso schon verloren. Also er hat einfach ganz China einfach gesagt, fickt euch. Cool, sehr gut. Und wie sieht es aus, wenn man alles andere kritisiert? So das Drehbuch, die schauspielerische Leistung. Weiß ich nicht. Ich denke, das ist alles nur ein Aspekt davon, dass du die Diversity nicht magst. Was ist, wenn ich Rian Johnson kritisiere? Dann hast du recht. Brent Ashcroft schreibt auf Twitter, this better be good, Mark Hamill. 32 tickets ain't cheap. The Rise of Skywalker, bla bla bla. Und dann Mark Hamill drauf geantwortet, or you could wait till it comes to cable. Ja, also oh dieser, no. Dieser Herr Ashcroft hat sich hier scheinbar 32 Eintrittskarten für den Star Wars Film, der dieses Jahr noch rauskommen soll. Mal schauen, man darf gespannt sein, gekauft. Und Mark Hamill hat ihm quasi geraten, er soll doch einfach warten, bis der Film im Fernsehen läuft. Ja. Das sind wohl 32 Austrittskarten. Ja, ich glaube auch Mark Hamill, der hat ja schon öfter mal gesagt, wie unzufrieden er damit war. Oh ja, andauernd. Welche Richtung vor allem auch seine Rolle, aber auch die ganze Nummer genommen hat. Ja, er hat wortwörtlich gesagt, dass dieser Charakter eigentlich ein ganz anderer Charakter war. Also, dass er da den nicht wieder erkannt hat. Aber bei mir ist das also der Teil des Fandoms in mir ist irgendwie vertrocknet und abgestorben. Ich liebe die alten Filme weiterhin und ich finde die auch immer noch großartig, aber alles jetzt hier, dieser ganze neue Kram, da hat man ja fast Lust, die Prequels zu gucken. Ja, eben. Da hat ja eigentlich Rian Johnson im Endeffekt Mark Hamill gesagt, der soll sich ficken, oder? Ja. Selber Johnson heißen und anderen sagen, die sollen sich ficken gehen. Ja. Der hat bestimmt eine harte Kindheit gehabt. Rian Johnson. Und wenn ich jetzt auch noch heute lese, dass es ab jetzt 4 Marvel-Filme pro Jahr jedes Jahr geben soll, irgendwie bang, bang, bang. Ja, und ich weiß überhaupt nicht, wer die gucken soll. Ja, wahrscheinlich niemand. Das wird so lange dauern, weil die Star Wars-Sachen haben sie jetzt auch komplett auf Eis gelegt. Also nach diesem Film soll es jetzt erstmal keine weiteren Filme mehr geben. Und das liegt sicherlich daran, weil sie erwarten, dass es ein Riesenflop wird. Und das wird es auch werden. Und ich denke mal, die Marvel-Filme, die werden jetzt auch den Bach runtergehen. Also die haben ja ihre lange Geschichte über 10 Jahre haben sie jetzt zu Ende erzählt. Und die Scheiße, die da jetzt noch kommt, irgendwie mit Captain Marvel und so ein Kram, das wird dann sich dann keiner mehr angucken. Und die Dinger sind teuer, diese Filme sind arschteuer zu machen. Die spielen zwar auch eine Menge Geld ein, aber da passiert es dann halt auch schneller, dass die Filme, wenn die dann halt mal nur erfolgreich sind, aber nicht mega erfolgreich, dass das dann schon gar nicht mehr sich rechnet. Und dann werden die das ganz schnell bleiben lassen, weil, also bei aller Ideologie, irgendwie ein bisschen Geld verdienen müssen sie dann immer noch, wenn sie so viel Geld dafür ausgegeben haben für den ganzen Krempel. Das sind nur zwei Franchises, denn es kommt auch noch irgendwie 10 Filme von Avatar auf uns zu in den nächsten Jahrzehnten. Ja, aber so, ich denke mal auch, wenn da diese blauen Wesen da auf dem Planeten da von James Cameron. Ja, da, wenn der zweite von diesem Film nichts bringt, dann werden sie es wahrscheinlich auch wieder einstampfen. Das ist ja häufig so, dass die Leute sich denken, sie machen jetzt irgendwie was. Den Terminator wollten sie jetzt auch 3 Teile von machen und das letzte Mal wollten sie auch schon 3 Teile von machen und das Mal davor wollten sie auch schon 3 Teile von machen. Und jedes Mal haben sie einen Teil gemacht, der ist gefloppt, dann haben sie es bleiben lassen. Ja, und das Problem bei Marvel ist ja auch das, was da jetzt noch über ist. Ich meine, die großen 3 sind weg. Ja. Evans, Downey Jr. und hier, wie heißt er? Wakanda. Hemsworth, genau. Und was da jetzt noch da ist, ob das reicht? Ich glaube, der Hemsworth ist doch sogar noch da. Aber die okay, aber ich dachte, die alte spielt, die Portman spielt Thor jetzt im nächsten. Nee, das war ja irgendwie nur falsch verstanden. Das war irgendwie, also er ist da schon noch irgendwie drin in dem Film, aber keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Wird sich zeigen. Ja, er darf ihr den Hammer geben wahrscheinlich. Also, ja. Mich hat das ja schon vor dem Final Installment hat mich der Enthusiasmus verlassen, aber. Tja. Ja, es waren auf jeden Fall die Weltraumaffen. Cinematic Universe. Ja, 52 Filme im Jahr, mindestens. Basiert doch an der wahren Begegnheit. Genau. Garantiert nicht mit Rian Johnson, Jar Jar Abrams oder sonst irgendwem. Ja. Es ist so die Weltraum auf dem Cinematic Universe einfach. Dies ist die wahre Geschichte der Ureinwohner der Zukunft. War zu leise für diesen Effekt. Mach dich lauter, mach's nochmal. Hast du Geld ausgegeben für technisches Gerät oder was? Nee, das kann ich hier einfach aktivieren in meinem Dings. Das war jetzt auch blind, weil ich hab's selber nicht gehört. War es okay? Zu leise. Bisschen lauter. Okay, ich oder das Ding? Beides. Das Ding, vor allem. Okay, Wahnsinn. Du bist immer noch zu leise von der Stimme her. Jetzt wird's weg, auf einmal. Okay. Er driftet weg. Stellt er. Er will in die Zukunft. Der Zukunft. Endlich in Weiten des Weltraums. Ja, und in diesem Sinne, lasst euch nicht gendern, geht in den Wald und seid nicht wie Chris in so Echokammern. Und denkt dran, im Wald sind auch die Bäume der Zukunft. Die sind nur noch klein. Das ist der Freiheit dient. Der Schmetterling hat geschadet. Ja. Hass ist keine Meinung, Zensur ist keine Lösung. Geht auf thatsafespace.net. Habt viel Spaß im Leben. Lasst euch nicht gendern und nicht die Freiheit einschränken. Ja. Hab euch lieb, Leute. Tschüss. Kulturmarxismus!